Fanboys. Heute mit dem Tobi. Marcel. Heute mit dem Tobi. Und dem Martin. Ich wollte Komma Marcel. Ah, okay. Ich hätte dem Marcel sagen doch Komma. Sollen. Komma. Ja, ja, also er hat ja Komma gesagt, aber... Das war sehr kommatisch. Ja, nein, ich habe, ja, man hätte es auch als Punkt Marcel, Punkt, Punkt, Punkt, Fragezeichen. Also ich finde, unser Anfang war schon sehr schinkenfäustig. Ja, ja. Jetzt kann es nur noch besser werden. Schinkenfäustig ist auch ein gutes Wort. Ja, ja, ja, ja, das kannst du in der Pfanne rauchen. Ah, ja, ihr merkt, wir sind sehr gut gelaunt und das ist die Folge 329. Und da hat uns der Marcel einen sehr um die Ecken gedachten Zahlenfakt so rausgesucht. Ja, Martin, was ist das Doppelte von 16 zu 9? Ja, 32 zu 9. Genau, und da sind wir bei der 329. Und zwar habe ich da rausgesucht den Samsung C49HG90. Ein riesiger 32 zu 9 Monitor für Spieler. Ja. Gebogen. Das sieht aus wie das Ding, vor dem Craig Federighi rumgelaufen ist am Montag. Genau. Ja. Und das geht es ja dann irgendwie auch noch ein bisschen. Ich muss aber sagen, für Spiele möchte ich da nicht unterschreiben. Ich hätte den auch gerne. Ja. Weil, ja, ich finde es auch, ich finde diese großen Monitore auch total toll, weil die schwarzen Balken links und rechts kommen super. Du meinst, wenn du ein Video guckst? Ja, wenn ich meine PlayStation anschließe. Ja. Die Agger hat ja einen, der ist nicht ganz 32 zu 9, mhm. aber der ist schon auch breiter und da zeigt die PlayStation nicht Pro zumindest halt schwarze Balken. Nee, die PlayStation kann halt nur die klassischen Aspect Ratios. Was ich so als Entwickler toll finde. Ja. Gut, gut, gut, gut. Wir haben heute viel auf der Agenda. Also wir sollten also aber sofort anfangen. Es geht natürlich maßgeblich um die WWDC. Wenn ihr andere Themen erwartet, dann habt ihr nicht viel Glück dieses Mal. Aber wir fangen tatsächlich mit einem anderen Thema an. ja. Nämlich, es geht um die Ubisoft Go-Serie von Spielen, also namentlich Square Enix. Square Enix ist es. Oh. Ja. Ach ja, stimmt, sorry. Square Enix Montreal. Ja, es geht um die Go-Serie von Spielen, also namentlich Hitman, Lara Croft und Deus Ex Go. Pokémon? Nein, Pokémon nicht. Trololo. Das ist anderes genau. Go. Ja. Ja. Ja, und die werden jetzt nicht mehr gemacht. Ja, genau. Also Square Enix Montreal, die ja auch, glaube ich, insgesamt Hitman abgegeben haben. Ne? Also Square Enix hat, glaube ich, Hitman in die Unabhängigkeit entlassen. In die Unabhängigkeit? Hitman, du bist frei. Ja, ich glaube, das Studio, was Hitman gemacht hat, hat sich rausgekauft oder so. Ah. Irgendwas war da letztes Jahr. Oh. Jedenfalls die Go-Serie, die ja sehr erfolgreich aussah. Hm. Lara Croft Go war, glaube ich, hat sogar einen Apple Design Award bekommen. Ja. $5-Serie, also die Spiele haben alle $5 gekostet, mhm. die jetzt mit dem letzten Teil, das war Deus Ex Go, der war wohl nicht mehr ganz so toll, ja. Wird eingestellt, weil Square Enix Montreal sagt, dass das ja so schwierig ist mit dem Monetarisieren. Ja. Man muss dazu sagen, die waren paid upfront, hatten aber, um Hints zu kaufen, glaube ich, Mikrotransaktionen, das hat nicht so gut funktioniert offensichtlich. Hm. Square Enix hat nicht gesagt, dass sie aufhören, Mobile-Spiele zu machen, nur diese Serie. Also ja, kein gutes Zeichen. Nein, also ich fand das auch gerade mit der Aussage, dass Premium-Mobile-Apps halt irgendwie quasi over sind, um es mal irgendwie ein bisschen breiter zu interpretieren, was er gesagt hat. Ja, weiß nicht, ob ich so hundertprozentig d'accord bin mit dieser Aussage, aber es ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass einfach die Erwartungen sehr verzerrt sind bei solchen Läden, die halt AAA machen. Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, im Vergleich zu einem AAA-Vollpreistitel werden jetzt auch die Entwicklungskosten niedriger sein. Würde man mal hoffen, ja. Titel. Da finde ich seltsam, dass offensichtlich dann die Umsätze nicht ausreichen. Hm. damit sie sagen, dass das lohnt sich. Mhm. Ich weiß nicht, wie Square Enix. Square Enix ist ja jetzt nicht super bekannt für diese EA-Mikrotransaktionsschiene, oder? Nicht meine, wirklich bisher. Lara Croft, also Tomb Raider und auch die Final Fantasies sind ja einfach auch ganz normale Bezahltitel. Ja, ja, aber das ist die großen Firmen verhalten sich alle seltsam, wenn sie auf Mobile irgendwie wollen. Das ist strange. Du sprichst jetzt Nintendo an? Ja, alle. Also Square Enix, Nintendo, Bulb. Sonst fällt mir. Aber glücklicherweise rettet ja jetzt Apple das Mobile Premium Spiel. Es ging ja eigentlich um nichts anderes auf dieser Keynote, oder? Habe ich eine andere gesehen als ihr? Es gibt ja schon Neuigkeiten, aber die kamen nicht auf der Keynote. Siehst du, die habe ich verpasst, deswegen bin ich jetzt gleich gespannt, was du dazu dann zu erzählen hast. Genau, wir kommen nahtlos zur WDC und ich denke, wir fangen einfach mal so grob an mit einer Nacherzählung der Keynote und dann können wir ja noch irgendwie, was wir noch so an Sessions sonst gesehen haben, irgendwie hinten dran hängen. Los ging die Keynote mit iOS 12. Nach einem Video, das wir nicht unkommentiert lassen wollen. Also dieses Video irgendwie so, das war halt irgendwie so ein Tier-Doku-artiges Ding. Irgendwie es hat sich angehört, als würde das David Attenborough irgendwie erzählen, aber ich weiß nicht, ob es wirklich David Attenborough war oder nur ein guter Imitator. Auf jeden Fall war es halt so die Migration der Entwickler nach San Jose, nach Kalifornien jedes Jahr und einmal im Jahr kommt dieses scheue Tierchen aus seinen Kellern heraus. Ich finde es so lustig, weil es ist so unglaublich nicht zeitgeistig, sowas zu machen. Und vor 10 Jahren hätte ich das total super gefunden. Ja. Und jetzt finde ich es, man kann das nicht mehr gut machen. Selbst wenn man wirklich aufpasst, dass man alle berücksichtigt und das cool macht. Aber irgendwie wirkt es einfach aus der Zeit gefallen. Ich hatte das Fremdschämgefühl, aber ich fand es insgesamt irgendwie putzig. Ich fand es irgendwie, es hat mich nicht innerlich zerrissen, wie bei vielen WWDC-Intros seit Tim Cook, sondern es war irgendwie die Art Dad-Jokes, über die ich noch mitlachen kann, wo ich nicht innerlich stöhnen muss. Ja, aber dieses Guck mal, der Nerd und so verhält er sich. Ja, es ist liebevoll gemeint gewesen alles, aber das ist halt einfach mittlerweile so belastet. Ja, es ist irgendwie, also es ist auch so ein bisschen dissonant einfach, weil in diesem Video ist es halt, oh, der tageslichtscheue Nerd irgendwie, der da jetzt irgendwie aus dem Taxi aussteigt und von der Sonne geblendet ist und dann irgendwie 2 Minuten später erzählt hat Tim Cook, wie divers irgendwie die Crowd ist und dass es halt nicht nur alles Nerds sind. Es kann eine diverse Crowd im Keller sitzen. Ja, nein, aber auch dieses Klischee von dem Nerd ist halt schon sehr irgendwie von dem weißen Dude geprägt, der irgendwie im Keller sitzt. Und genau das wollen sie ja eben vermitteln, dass es das nicht ist. Und es war so ein bisschen dissonant insgesamt. Ja, dann noch irgendwie, sie haben ganz viele Zahlen und alle Zahlen sind besser als die vom letzten Jahr, wie das halt immer so ist bei einer Keynote. Customer Set 90%. Ja, 95%, 312%, je nachdem, overall. Prozent. Ja, irgendwie 20.000 Billionen an Developer ausgezahlt. Ich finde, sie haben es ja mittlerweile so runter reduziert, dieser Zahlenquatsch. Und wir haben jetzt schon so oft drüber gesprochen, dass sie ihn so runter reduziert haben, dass wir jetzt unser Apple macht Zahlen-Segment auch runter reduzieren sollten. In dieser WWDC-Folge ist das Apple macht Zahlen-Segment um 80% kleiner als das in der letzten Folge. Ich glaube, das ist besser als letztes Mal. Ja, nein, lass uns einfach dann jetzt direkt zu iOS 12 kommen, wie ich auch schon versucht habe, bevor wir in diese erste... derailed wurden. Genau. Irgendwie müssen wir ja die Sendung füllen. Genau, wir haben ja kaum Material dieses Mal. Der Fokus von iOS 12 wurde uns gleich am Anfang gesagt, nämlich Performance. Ja, und das ist alles total viel performanter. Ja. Ich fand es krass. Ich habe gehört, iOS 12 läuft auf allen Geräten, auf denen iOS 11 auch läuft. Und ich bin sofort misstrauisch geworden. Ich habe mir gedacht, oh, da wollen sie uns irgendwas verkaufen. Das ist eine Mogelpackung. Was versuchen die da schön zu reden? Naja, dass iOS 11 nicht so hundertprozentig gut war. So, vielleicht. Weiß nicht. Also, es ist halt. Wer weiß, vielleicht haben sie tatsächlich intern irgendwie gesehen, wir fahren gerade voll an die Wand und müssen einmal Pflege- und Codequalität ein Release lang machen. Ja, also, who knows? Also ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, aber es gab halt auch einen Trick, wie sie die Performance steigern, nämlich dann, wenn die Last sehr hoch ist, einfach den Prozessor alles machen lassen kurz und ihn dann wieder runterdrosseln. Jein, also was sie machen ist, sie rampen besser. Also einerseits sie quasi kommunizieren durch den kompletten Software-Stack nach unten, so, und jetzt muss ich dann gleich ein Image laden für die nächste Table-View-Cell und dann wird die CPU halt gleich hochgefahren und nicht so stufenweise, wie es halt irgendwie vorher war, bevor sie den direkten Kommunikationskanal hatten. Dann hast du halt kurz mehr Leistung und dann kurz, eben nur kurz und dann wieder nicht mehr, und vorher hatten sie halt einen langsamen Ramp und einen langsamen D-Ramp. Und das hat halt teilweise dazu geführt, dass der Ramp erst da war, nachdem schon die Lastanforderung war. Und dann war das so ein bisschen für die Katz. Das ist ziemlich geiler Scheiß, finde ich, weil das ist halt die entgegengesetzte Philosophie zu Android. Wir machen es halt so, wie wir denken, dass es passen muss. Und wenn es dann ruckelt, dann wird die nächste Prozessorgeneration schnell genug sein. Und bei Apple war schon immer so, wenn die Hardware nicht taugt, dann muss halt Software her und das richtig machen. Ja. Also das hat ja bei den ersten Anfängen von Apple schon angefangen, dass einfach, wenn die Hardware nicht gut genug war, mussten die Treiber das machen oder irgendwie was in der Austastlücke von den 60 Hertz gemacht oder berechnet werden. Ja. Also sie machen auch ganz grundsätzlich noch ganz schlaue Sachen, so wo ich mir teilweise dachte, ach, das macht er noch gar nicht. Und dann dachte er, ja gut, dass er das jetzt macht. Also, zum Beispiel ein Punkt, Speichermanagement. Sie wählen jetzt für Backing Stores von Fuse automatisch ein passendes Storage-Format aus. Das heißt, wenn du irgendwie da nur Graustufen in dem Bild drin hast, das in deiner NS-View ist, dann, oder in deiner UI-View, um genau zu sein, dann machen sie halt nicht irgendwie 64-Bit Farbtiefe, sondern halt nur 8-Bit und sparen damit halt irgendwie Faktor 10 Speicher. So, und solche Geschichten machen sie halt irgendwie über das ganze System verbreitet. Und das, also ich habe ja nicht widerstehen können und habe die Beta auf meinem Telefon installiert. Und es ist die erste Beta. Es ist die erste Beta, die wirklich genauso gut, wenn nicht besser läuft, als die letzte Echt-Release-Geschichte. Also bugtechnisch oder von der Geschwindigkeit? Von der Geschwindigkeit und vom Batterieverbrauch. Wow. Ja. Das finde ich krass, dass Batterieverbrauch dann besser wird, wenn sie mit der CPU, wenn sie die CPU schneller hochdrehen. Ne, sie drehen ja nicht schneller hoch. Sie drehen nur, also sie drehen quasi extremer hoch und dann extremer runter. Also insgesamt ist der Stromverbrauch nicht anders. Also sie drehen, statt langsam hochzudrehen, auf Plateau zu bleiben und langsam wieder runterzudrehen, machen sie halt irgendwie die schärfere Kante sozusagen. Was denkt ihr denn? Ist das vielleicht auch das, was als nächstes Thema kommt, einer der Gründe, warum sie das überhaupt machen? Weil sonst nämlich die Batterien innerhalb von 2 Sekunden leer sind, wie wir an Pokémon Go gesehen haben. Das nächste Thema ist nämlich AR. Ich weiß nicht, ob das da an der Stelle jetzt viel hilft, weil ich habe so die Vermutung, dass AR trotzdem noch viel Batterie frisst. Was ich allerdings interessant fand, um kurz abschließend zu dem Thema noch was zu sagen, ist, dass sie tatsächlich dieses Mal extrem viel zu alten Geräten gesagt haben. So, hier auf dem iPhone 5 läuft das noch gut und so. Und dann dachte ich so, okay, das ist das erste Mal, dass ihr irgendwie zugebt, dass ihr schon früher iPhones gemacht habt. weil das ist immer, sonst haben sie halt immer aktuelle Generation, vielleicht aktuelle Generation -1, aber so irgendwie zuzugeben, ja, es gibt Leute, die haben eben 4 Jahre alte iPhones und die benutzen irgendwie auch das aktuelle iOS. Das war irgendwie so ein bisschen eine neue Erfahrung. Ja, aber AR hat auch ein ordentliches Update bekommen. AR-Kit. Ja, Apple schmückt sich, dass es die größte AR-Plattform der Welt hat. Ja. Keine Ahnung, was das bedeutet oder nicht. Ja, die aber meiste sie, Hardware halt. Ja, also auf jeden Fall liebt Apple AR. Ja. obwohl ich jetzt noch nicht sehr warm damit geworden bin. Ich habe keine einzige AR-App in Verwendung. Nee. Da. Also ich fand zwei Dinge schon, Entschuldigung, wolltest du noch was fertig sagen? Nein. Heute sind die Satzzeichen bei uns zwar irgendwie undeutlich. Punkt, Punkt, Punkt. Semikolon. Gedankenstrich. Zwei Dinge fand ich gut bei AR. Das erste, Multiplayer AR, ja. Weil das endlich, das ist absolut nicht trivial, aber es ist super hot, ja. Weil das wirklich, erstens hast du AR Multiplayer, was halt super lustig ist, und zweitens hast du halt dann zwei Datensets von den Geräten, weil AR funktioniert ja so, dass die Geräte so nach und nach die Geometrie ihrer Umgebung erkennen und da detekten, wo die Kanten und Flächen und so weiter sind. Und wenn du zwei Geräte hast, die das abscannen und sich vielleicht intelligent korrelieren können sogar, dann hast du ein viel genaueres, viel schneller ein genaueres Bild von deiner Umgebung. Ja. Also das fand ich auch spannend, dass du ein gemeinsames AR-Erlebnis hast, weil ja, das hat mich schon auch gestört an AR. Und AR-Lego zeigt halt, dass es da echt süße Anwendungen geben kann. Ich fand das jetzt nicht super hübsch, was die da gezeigt haben, aber es ist schon beeindruckend. Ja, also ich weiß nicht, also das sind so die Anwendungen, wo ich mir denke, oh ja, das ist cool und das sieht alles cool aus, aber dann denkst du wieder daran, oh, ich muss die ganze Zeit mein iPad davor halten und irgendwie wie ein Ochs da irgendwie auf das iPad starren, das dann auf mein Lego-Dings starrt. Und ja, also das ist schon ganz schön. Die Frage ist natürlich, machen das dann auch wirklich viele Leute und setze ich das durch? Was allerdings für mich tatsächlich so der erste Punkt ist, wo ich mir denke, ah ja, diese Technologie kann tatsächlich jetzt was werden, auch ohne die Brille, die irgendwann bestimmt kommt und dann macht das alles Sinn, ist diese Persistenz, die sie jetzt einführen mit ARKit 2. Also das ist ja einerseits die Grundlage für Multiplayer auch, weil ohne Persistenz hast du halt kein gemeinsames Reference Frame für was ist wo. Und andererseits bedeutet das halt auch, ich kann in meiner Wohnung tatsächlich diesen Stuhl oder irgendwie ein Objekt positionieren und morgen komme ich wieder und halte mein iPhone hin und da steht er immer noch. Das habe ich gar nicht so mitgekriegt, dass das eine Art Feature ist. Ja, das ist also eins mit der Key-Features sozusagen. Und das macht dann für mich dann so Sachen möglich wie Neko Azume AR, was ich ja unbedingt haben möchte. Ja, also ich kann in meiner Wohnung dann quasi Katzenmöbel und virtuelles Katzenfutter aufstellen. Und dann kann ich irgendwie jeden Tag irgendwie meine Wohnung abscannen, ob sich irgendwelche virtuellen Katzen irgendwie in meiner Wohnung befinden. Das ist schon ganz cool. Das finde ich cool. Sorg dir da halt echte Katzen, stell echte Katzenmöbel aus und echtes Katzenfutter. Ja, die habe ich ja auch schon. Ich möchte das nur augmentieren quasi. Ich meine, das hat natürlich schon, stimmt, du hast vollkommen recht, ich gebe dir total recht. Katzen, also Real-World-Katzen skalieren einfach nicht so gut wie AR-Katzen. Ja. Und dann hast du alle Vorteile von der Crazy Cat Person und keine Nachteile. Genau. Ja, sie haben auch ein neues Dateiformat für AR vorgestellt. Mit dem Z dahinter. Ja, wo ist die Z? Ich meine, dieses Scene Description Format. Universal Screen Description. Scene Description, ja. Das ist ja das Pixar-Format, oder? Genau. Das ist ja gibt's eh schon. Und Z dahinter ist halt gepackt als Exchange-Format. Genau, und Adobe will's unterstützen. Ja. Und auch in Browsern und alles Mögliche soll das irgendwie eingebaut werden. Und ich weiß nicht genau, warum sie das so als AR-Format jetzt pushen. Im Wesentlichen ist es halt einfach ein 3D-Format, das sich dann auch natürlich in AR-Szenen verankern lässt und wahrscheinlich da auch ein paar Punkte hat. Aber ja, wenn sie jetzt irgendwie da AR draufschreiben müssen, damit wir jetzt endlich ein Wormel bekommen, das funktioniert, ist auch gut. Das war lange her. Das ist 15 Jahre her. Ja, oder länger. Dass wir damit Wormel rumgetan haben. Weißt du mehr über das Format? Nicht wirklich. Also ich hab halt auf der State of the Union eben noch die Adobe-Sachen gesehen, die damit machen. Und es ist halt im Wesentlichen auch, ja, wir haben da dieses neue Ding, da kann man also Aero heißt das, glaube ich, neue Software von Adobe, wo man dann diese Sachen da entwerfen kann und irgendwie auch im Raum positionieren und dann kann man da mit Photoshop dann irgendwie dran rumschrauben auch ein bisschen und dann kann man es halt sharen und direkt in ARKit importieren und alles ist gut. Also jenseits dessen von das benutzen jetzt alle und das wird irgendwie der Standard, ist da jetzt irgendwie auch noch nicht so viel zu sehen zu, glaube ich. Ich glaube, dass wichtiger als irgendwie ein komisches Fileformat ist, dass das jetzt wohl das Ding ist, das allgemein supported wird. Und also der Push, dass Firmen das jetzt unterstützen, angeführt von Adobe, der ist viel wichtiger als dieses Highlands-File-Format, als dass sie das hinstellen. Ja, und zwar nicht nur Firmen, die solche Software machen, also Produktivsoftware wie Adobe, sondern gerade auch, weiß ich nicht, ich mache jetzt zum Beispiel eine App, wo ich Möbel in die Wohnung stellen kann und dann kann halt IKEA das gleiche Datenformat raushauen wie der Möbel Müller. Yes. Und das ist, glaube ich, das Ding, was für AR wichtig ist. Stimmt, das wäre ein interessanter Ansatzpunkt. Das ist natürlich die Frage, ob daran IKEA oder Möbel Müller Interesse haben. Ja, aber es wäre interessant. Amazon bietet das halt dann automatisch an auf der Website, wenn du dir ein Produkt anguckst, dass du auch eine AR-Ansicht haben kannst. Wäre schon cool, ja. Aber mal sehen, ob das passiert. Es ist zumindest jetzt möglich. Das Ganze wird natürlich alles noch interessanter, wenn es dann die Brillen gibt. Ja. Ja. Ja, und eine App. Eine App gab es zu sehen. Measure. Genau. Measure. Apple hat mal wieder gesherlockt. Ja, finde ich sehr schön, dass es das gibt. Ich hoffe, man kann damit wirklich the real messen. Dann ist es tatsächlich cool. Naja, also ich glaube, man darf sich jetzt davon nicht eine unfassbar genaue Messapplikation irgendwie erwarten. Also in meinen ersten Tests variieren die Genauigkeiten schon so zwischen 2 und 5 Zentimeter, so auf einen Meter. Und ja, also vielleicht wird das noch besser, keine Ahnung, aber es ist halt schon eher so ein grobes, was ist ein Meter und was ist kein Meter Ding. Aber ja. Alles Beta noch. Der Meter ist noch Beta. Die Meta-Diskussion. Ja. Wir haben noch auf unserer Liste wegkommen von AR ein Feature von Fotos, nämlich Sharing Suggestions, das war so ein bisschen seltsam. Es gibt ein Feature, was ich bei Fotos haben will auf iOS und das ist ein privater Folder, aus dem nichts geteilt wird und der vielleicht sogar mit Passwort versehen ist oder so, wo dann Fotos drin sind, die man nicht rumzeigen will, wenn man der Familie Fotos zeigt oder irgendeinem Fremden, keine Ahnung, was weiß ich. Aber ansonsten Suggestions. Das ist genau das Gegenteil von dem, was du haben willst im Prinzip. Genau, ja. Nämlich Fotos macht jetzt irgendwie so, wenn du mal irgendwie, das Beispiel war, ich bin irgendwie abends in einer Bar mit meinen Freunden und mache da Fotos und dann schlägt mir die App vor, hey, teil diese Fotos doch mit X, Y und Z, weil sie irgendwie schlau weiß, dass die da auch in deinen Fotos drin waren. Und dann kannst du quasi vollautomatisch sagen, ja, teil die ruhig. Dann kriegen die halt irgendwie Invitations über die Fotos-App. Und da kommt dann das eine Feature tatsächlich zum Tragen, das ich nicht schlecht finde. Nämlich, die können dann ihre Fotos von diesem Event im Gegenzug zu dir schicken. Yes. Dass du halt irgendwie die kompletten Fotos abdeckst von allen, sozusagen. Okay, und dann berechnet dein Panorama? In AR. Genau. Das ist auch der eine Use Case, den ich da gut finde. Der scheitert aber an was anderem. Nicht alle Leute haben iPhones. Wenn du weg bist mit deinen Kumpels und machst irgendwas, klettern oder sonst was, dann macht jeder Fotos und du hast meistens lauter Fotos von allen anderen außer dir selbst. Und wir machen das immer mit Dropbox-Ordnern, da schmeißen dann alle das rein. Irgendeiner schmeißt es dann rein und sagt, ah, jetzt habe ich es da rein, löscht es von seiner Platte, löscht es dann mit allen anderen aus der Dropbox. Dann darf ich den wieder aus dem Shared Folder rausschmeißen und die Dropbox wieder herstellen. Geht aber so. Und das wäre halt super geil, wenn du einfach sagen könntest, okay, jetzt fahren wir gerade heim hier, ich share jetzt alles, was ich heute vom Klettern habe und alle anderen drücken auf, ich share auch. Hm. Scheitert, wie bereits erwähnt, daran, dass die Hälfte davon Android-Phones hat und ja, wie das, so viele schöne Sharing- und Social-Features von Apple sind die halt Apple-exclusive und daran sind die nur noch 20% so gut. Das ist ja auch der Grund, warum die SMS-App, also Nachrichten, total die Relevanz verloren hat. Weil einfach der WhatsApp-Druck so groß geworden ist von den Android-Leuten. Also zumindest hierzulande. Ja, ich weiß nicht, wie es, ja, sicherlich, Amerika ist nochmal anders, deswegen wird Apple das Problem nie lösen, weil sie gar nicht merken, dass es so ist. Hm. Aber ja, das ist halt schade. Mhm. Ach ja, weiter im Text. Wir kommen als nächstes zu Siri. Ja, Siri, Siri kann Automator Actions. Ich rasiere das jetzt mal so. Es gibt jetzt Automator auf dem iPhone. Shortcuts. Du kannst hier so Workflows zusammenstellen, die du mit einem personalisierten Siri-Kommando ansprechen kannst, was ich toll finde. Ohne Scheiß, der Use Case, den die gemacht haben, der Fahrheim-Use Case, 90%, außer dass ich KQED nicht anmache, 90% von dem Use Case ist das, was ich jeden Tag mache, wenn ich aus der Arbeit fahre. Ich schaue, welcher Weg nach Hause gerade am wenigsten Stau hat und ich schreibe meiner Frau, ich fahre jetzt los und bin in einer halben Stunde daheim. Marcel hat gerade schon Workflow gesagt und das ist auch ein ganz lustiger Punkt an der Stelle, nämlich es ist halt im Prinzip genau die Workflow-App, die Apple vor einem Jahr gekauft hat. Nur heißt es jetzt Shortcuts. Ach, Apple hat die, ich dachte, das wäre auch abgeguckt. Nee, das haben sie tatsächlich gekauft. Die heißt jetzt Shortcuts und ist halt mit Siri so deep integrated sozusagen. Aber ich benutze Workflow zum Beispiel jeden Morgen, um Kaffee zu machen, weil ich werde irgendwie 30 Sekunden lang vorbrühen und dann Wasser aufgießen und dann nochmal eine Minute warten. Und dafür habe ich halt einen ganz simplen Workflow, der halt irgendwie nach 30 Sekunden einmal klingelt und nach einer Minute dann nochmal klingelt. Und nice. Ja, also wenn ich dann sagen könnte, make coffee zu Siri und er schaltet halt automatisch diesen Workflow an, das ist dann nochmal ein bisschen cooler, klar. Also sehr, sehr cooles Feature. Eins der interessantesten Sachen fand ich auf der Keynote. Ja. Und vor allem endlich über dieses Feature kriegen auch die Apps eine Schnittstelle zu Siri. Ja. Du kannst nämlich als App bestimmte Funktionen exposen und dann dem User sagen, er soll eine Phrase dazu sich ausdenken, um das Feature zu aktivieren. Phrase. Clevere Idee, da einfach, dass man selber was sagen kann, weil dann diese ganzen blöden anderen Sachen umgangen werden, weswegen es Apple bis jetzt noch nicht exposed hat. Ja. Das Einzige, was ich mich frage, ist, kann man Parameter eingeben? Kann ich zum Beispiel was sagen wie mach den Hintergrund rot oder mach ihn grün? Gute Frage. Also ich in den Beispielen, die ich gesehen habe, waren halt immer so, wie hat mein Sportsteam gespielt jetzt irgendwie letztes Mal oder so. Also das sind nicht wirklich Parameter, glaube ich, sondern das ist einfach immer fix. Und du kannst da halt, muss ich wahrscheinlich Presets einstellen in der App. Du kannst ja mach den Hintergrund rot machen. Ja, ja. Ja, gut, und aber dann mach den Hintergrund grün, den Hintergrund blau. Also wahrscheinlich wird es so laufen. Aber trotzdem, es ist so eine tolle Neuerung für mich. Was ich halt super cool finde, du kannst halt nicht nur irgendwie UI zurückgeben sozusagen als App, sondern du kannst halt tatsächlich auch eine Textantwort zurückgeben, die dann Siri vorliest. Also da kann, Siri sagt dann, die App sagt Doppelpunkt und dann halt irgendwie einen String, den du zurückgibst. Da könnten die dann sogar Google Assistant im Prinzip an Siri anbinden. Siri, tippe alle blauen. I like it. Die App sagt, Time ist vorbei. Nein, finde ich auch cool, vor allem halt auch, dass es auf WatchOS dann auch integriert ist, genauso. Und der Mechanismus halt dann auch der ist, mit dem man in das Siri Watchface reinkommt, aber dazu später mehr. Vorerst gab es dann noch Neuigkeiten zu News und Stocks und Voice-Memos. Ja, und Apple hat es eingeleitet mit dem Satz, die Apps, die euch am wichtigsten sind. Ja. What? Ich weiß, dass das heutzutage nicht mehr seltsam in Amerika und auch in Deutschland ist, Dinge einfach Falsifitäten hier auf der Bühne zu sagen. Aber es nervt trotzdem. Und das haben sie doch nicht nötig. Ja, es ist, ja. Und diese blöde News-App, geht die eigentlich jetzt in Deutschland? Nee. Ich hab's in, sie geht ja nicht mal in Kanada. Ah, okay. Sie geht in Großbritannien aber und sie USA. Gibt's jetzt überall. Sie gibt's jetzt auf macOS und auf der Uhr. Auf der Uhr weiß ich nicht. Ja, auf der Uhr gibt's ja schon länger. Auf der Uhr zeigt sie halt die 5 Top-Stories an. Ich benutze das ja tatsächlich, weil ich dafür extra meine Region auf US umgestellt habe. Und ist schon eine schöne News-App so. Und ist auch, also ich mag die, aber es ist halt irgendwie peinlich, dass es immer noch nicht in Deutschland verfügbar ist. Ja, und jetzt auch auf dem Mac. Warum auf dem Mac, kann man dann später auch nochmal mehr zu sagen, aber schon mal vorab, sie arbeiten halt tatsächlich an einer Kompatibilitätslayer, um iOS-Apps einfach auf dem Mac zu kriegen. Ja, und ganz toll, Stocks ist jetzt irgendwie neu und hat auch News. Ja. Und wie heißen ganz diese? Ganz neue Aktien. Ja, und die wie heißen diese kleinen Linien? Sparklines. Sparklines, genau. Ja, haben sie auch drin. Ganz, ganz cool. Ja. Ich habe, wie ich gehört habe, Stocks was rewritten from the ground up, habe ich mir gedacht, ihr Loser, das macht ihr doch jedes Mal. Irgendeine popelkleine App neu rewriten. Und dann haben sie gesagt, Audio Memos was rewritten from the ground up. Ich habe mir gedacht, nein, ich nehme das täglich her, bitte mach das nicht kaputt. Ja, Voice Memos haben sie auch komplett neu geschrieben. Im Zuge dessen haben sie es dann auch tatsächlich aufs iPad gepackt. Wo ich auch dachte, ja stimmt, das war noch gar nicht auf dem iPad. Das sind so Lücken, wo du dir denkst, okay, da habe ich jetzt irgendwie gar nicht mehr dran gedacht. Auch ich wollte heute auf meiner Uhr irgendwie in den Notes was reinschreiben und dann auch festgestellt, dass Notes gar nicht auf der Uhr ist. Ah. Ja. Ich hab festgestellt, dass man bei Freunde finden zwar anzeigen kann, wo die Freunde gerade sind, aber nicht automatisch eine Route in Maps starten dahin. Ja. Es gibt immer Lösungen. Ich kann mich erinnern, dass ich vor einem halben Jahr oder so mal über ein bestimmtes fehlendes Feature in Voice Memos geratet habe. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, was es war. Ja. Wenn es offensichtlich ist. Wenn es iCloud-Sync war, dann hast du jetzt Glück gehabt, aber es war irgendwas wie, die auch abspielen können auf Lautsprecher oder so. Irgendwas, was Apple ganz sicher nicht gefixt hat, ja. Weil es so offensichtlich ist, dass man es brauchen kann. Auch neu ist die iBooks-App, die jetzt nicht mehr iBooks heißt, sondern Apple Books. Ja. Und der Store ist neu. We're dropping the i. Die Frage ist dann, wie lange heißt iOS noch iOS? Und wenn sie da das i droppen, was passiert dann? Weil dann haben sie Apple OS, aber Mac OS und... Hey, Dropper. Ja. Gott. Ja. Ja. Gut. Dann tatsächlich ein Feature, das ich jetzt schon gut finde und nach einer Nacht damit. Nämlich Do Not Disturb mit dem Bedtime-Modus. Und was das bedeutet ist, wenn du nachts dein Telefon anmachst, dann siehst du deine Notifications nicht, sondern nur so ein Ding mit, hey, es ist gerade Schlafenszeit und wir zeigen deine Notifications nicht an, guck nochmal morgens nach. Und das ist extrem praktisch, weil gerade wenn man nachts mal kurz aufs Telefon guckt, um irgendwie den Podcast zu starten, zu dem man einschläft oder irgendwie auf die Uhr zu gucken, dann will man nicht erschlagen werden von wie viele E-Mails man schon hat und was alles morgens noch dann schrecklich wird für den nächsten Arbeitstag. Und ja, das ist, also ich find's großartig. Kann man den auch auto-switchen, je nachdem wie müde man aussieht? Ich glaube, das ist noch kein Feature. Sie haben noch keine Müdigkeitsdetection. Sie haben jetzt nur Wink-Detection. Ja, und Zunge. Ja, Tongue-Detection kommt auch noch. Ja, und im Zuge dessen auch ganz cool, man kann Notifications direkt, also wenn man eine Notification bekommt, kann man darauf, ich glaube, länger tappen ist es und kann dann einstellen, ob man diese Notification weiterhin bekommen möchte oder nicht. Das ist so großartig, das ist ein, wollen Sie dieses Abo wirklich noch weiter haben? Das finde ich, sollte man auch immer, egal welches Abo man hat, man sollte immer so einen Knopf haben. Ja. Bei Newslettern gibt's den ja, aber so, keine Ahnung. Sie benutzen Sky. Wollen Sie Sky vielleicht kündigen? Das wäre genau. Ja, toll. Nee, aber auch, also super. Also ich finde, gerade bei Notifications ist es halt extrem gut, weil ja. bis man da Notifications abgeschaltet hat, muss man sich halt durch lange Listen wühlen in der Preference-App. Und wenn man eine bekommt, die man nicht bekommen möchte, dann ist man genau an dem Punkt quasi sofort und sagt, ich will die nicht mehr. Also das ist echt gut. Ich habe da auch so Kandidaten, die poppen immer mal wieder auf ja. und ich bin zu faul, sie auszuschalten. Genau. Und was auch ein großartiges Feature ist und so simpel, ist Group Notifications. Also wie funktioniert denn das? Das habe ich mir war mir nicht so ganz klar nach der Keynote. Naja, also der Anwendungsfall ist halt zum Beispiel, du hast eine iMessage Notification oder du hast eine iMessage Konversation mit jemandem und der schreibt halt 4, 5 Nachrichten nacheinander. Und bisher war das ja so, dass dann irgendwie für jede dieser Nachrichten so eine Bubble aufgegangen ist und dann ganzer Screen voll war damit. Und jetzt ist halt so, dass da quasi die älteste Nachricht vorne dran steht und dann im Hintergrund sozusagen versetzt dazu dahinter mehr Bubbles sichtbar sind. Und wenn du das lesen willst, dann tippst du halt drauf und dann geht es auseinander. Aber in der klassischen Ansicht, in deinem Lockscreen, nimmt das halt nur eine Höhe quasi ein. Ja, also du tippst drauf, dann wird es expanded. Ja. Schön. Sehr, sehr gut. Ja. Dann kamen die schon gerüchteten Digital Health Features. Screen Time heißt diese Kategorie. Und einerseits kriegt man da so ein Activity Report von wie viel Zeit hast du in welcher App zugebracht, auch nach Kategorie, also Social Network oder Entertainment oder Productivity. Und man kann sich da quasi dann auch selbst Ziele setzen mit ich will am Tag nur 20 Minuten in Instagram verbringen und wenn deine Zeit abgelaufen ist, dann schaltet das Betriebssystem quasi auf, hey, hier ist jetzt Ende. Du kannst dann sagen, okay, ich will aber weitermachen. Aber es ist halt, wenn du dir selbst da Limits setzen willst, das ist ein cooles Feature. Ja, ich mag dieses Self-Measurement ja auch sehr gerne. Du kannst, glaube ich, auch so die Aktivität über den Tag hinaus verfolgen, also wann du was gemacht hast. Ja. Oder wann du wie viel dein Handy benutzt hast. Ja. Das finde ich schon ganz spannend, das mal zu erfahren. Ja, das verwenden sie dann natürlich auch, um irgendwie Eltern zu ermöglichen, ihren Kindern da irgendwie feingranular Dinge zu verbieten und Limits zu setzen. Da kann man an manchen Stellen darüber diskutieren, ob das eine schlaue Entscheidung ist. Aber ja. Ich fand's. Klar hast du da ein bisschen drakonische Möglichkeiten, aber ich fand es insgesamt gut, ja, also dass das geht. Insgesamt finde ich es auch gut, aber es gibt halt dann wirklich so Sachen, also ich habe auf Twitter zum Beispiel irgendwie den Fall gelesen von, du hast ein closeted gay child oder so und verbietest dem jetzt quasi alle möglichen Webseiten zu diesem Thema aufzusuchen, und weiß es halt auch gar nicht, dass du das tust, weil du irgendwie nur die Kategorie abschaltest. Und das hat dann schon halt auch Auswirkungen, die scheiße sind. Und ja, da muss man drüber diskutieren. Aber das ist halt immer so eine Frage, wo liegt da die Verantwortung, liegt da irgendwie bei allen? Und da muss man gesellschaftlich irgendwie einen Weg finden. Ja. Ja, weiter im Text. Animoji. Es ist Tongue Detection. Ja, es gibt 3 neue Animoji. Vier neue Animoji. Tiger, Koala, T-Rex und Geist. Ich finde es ganz lustig. Ja, weil du das Feature benutzen kannst. Ja. Wir haben ja keine so neumodischen Geräte. Es war tatsächlich interessant, wie lange sie jetzt, wie viel Zeit sie Animojis gewidmet haben in der Keynote, aber sie hatten ja auch viel zu sagen. Man kommt ja endlich Brokkoli oder ja. Croissant oder so. Stimmt. Brokkoli-Animoji. Mhm. Mimoji. Brokkoli-Mimoji. Brokkoli-Ji. Nein. It's a me. Luigi. Ja, Tongue Detection, wir haben es schon erwähnt. Also man kann jetzt tatsächlich die Zunge rausstrecken, was tatsächlich das allererste ist, was man macht, wenn man Animoji ausprobiert und dann enttäuscht ist, dass es nicht funktioniert. Und jetzt funktioniert es und das ist großartig. Mhm. Sie haben auch Wink Detection, also sprich, es wird nicht nur detected, ob du blinzelst, sondern auch, ob du mit einem Auge blinzelst. Das war, glaube ich, vorher auch nicht so. Und dann hatten sie halt auch noch das große neue Ding, die Memojis. Also, das ist alles nicht exposed, oder? Also du kommst als Entwickler nicht dran. Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe da heute mit zugebracht, dieses Private Framework zu reverse engineeren. Ah! Und es ist ein Private Framework, also du kommst nicht dran. Aber mit ein bisschen Aufwand und kannst du halt irgendwie deine eigenen Apps dagegen schreiben, aber die kommen halt dann nie in den App Store. Ich hatte halt gerade so die Vision von einem David Cage-Spiel. Detroit Become Human, kontrolliert mit deiner Zunge und deinem Ja. Nein, das geht ja. Also das geht. Also wenn du, solange du die Animojis nicht haben willst, sondern nur Tongue Detection. Ja, verwendest du einfach das ist Public API, das geht. Ah ja. Ja. Warten wir mal. Ja, nein, aber Animojis, Memojis sind im Wesentlichen Nintendo Mies, nur von Apple jetzt. Ja, dass sie dann auch so einen Namen wählen. Der Look ist auch komisch. Der Look ist wirklich seltsam. Also es ist beeindruckend, wie gut das mit der Face-Gestenerkennung funktioniert. Also als sie dann die Entwicklerin, die das vorgeführt hat, oder die Managerin, die das vorgeführt hat, als sie dann nur das Memoji abgefilmt haben, das sah cartoonmäßig aus. Also es war wirklich beeindruckend, wie gut das, wie nah das dann an den Bewegungen, an den Gesichts der Mimik ist. Aber irgendwie das Teil ist nicht so meins. Mir sind die zu Disney-mäßig, aber wenn man denkt, wie dieses Herz und die Hand von der Uhr, dann bin ich schon sehr beruhigt, wie die aussehen. Ach ja, doch. Ich habe letztens auch, also ich habe die Tage auch diskutiert, wie die aussehen. Es gab da so in meinem Freundeskreis ein bisschen Diskussion zu. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass die so ein bisschen aussehen wie 3D-Serien im Fernsehen nach Toy Story. Ja. Stimmt. Diese Barbie-Serie und so. Genau, Barbie ist auch das Beispiel, das bei uns gefallen ist. Und wir hatten dann auch so die alte Barbie-3D-Sachen ausgegraben. Und darf ich jetzt nochmal den Bartwitz machen? Ja, ja, mach den Bartwitz. Also ich habe festgestellt, ich mache die Vorlage. Ich habe mir meinen eigenen gebastelt und ich war dann sehr unzufrieden mit den verschiedenen Bart-Styles, die es so gibt, weil es einfach keinen Bart gibt, der so aussieht wie meiner. Genau, und dann habe ich gesagt, you're shaving it wrong. Ja, offensichtlich. Also sie haben jetzt verstehe ich das erst vollständig. Ich finde es noch schöner, deinen Kommentar. Der ist nett. Der ist wirklich nett. Demnächst in ihrer Apple-Pressemitteilung. Ja, you're shaving it wrong. Ja, also es ist interessant, welche Subsets an Features sie in diesen Avatar-Generator reingenommen haben und welche nicht. Da kann man bestimmt auch in Zukunft noch viele Think-Pieces dann zulesen. Aber insgesamt bin ich eigentlich sehr, ich finde dieses Feature an sich cool. Es wäre halt tatsächlich schön, wenn sie es auch exposen würden als deinen Avatar plattformweit, wie Nintendo das halt quasi macht, dass du auch in anderen Apps dieses Ding benutzen kannst. Das Lustige ist, ich hätte gerne die andere Forderung, nämlich, dass du das File-Format exposed und dir selber welche bauen kannst. Ne, also das ist nicht offiziell exposed, aber dazu findest du im Netz Informationen. Das ist halt alles SceneKit. Ah ja. Siehst du mal, aber dann kriege ich es ja trotzdem nicht rein. Du kriegst es potenziell auch rein. Das ist ein bisschen aufwendig dann, aber wenn du dir ein passendes 3D-Modell mit den passenden Bones und den passenden Morphs baust, dann könntest du den von Hand reinladen. Mhm. Aber ich glaube, das ist eher ein großes Projekt für eine App, die du dann nicht in den App Store stellen kannst. Genau. Ja, aber deine Forderung finde ich auch gar nicht so doof. Dafür finde ich sie jetzt aber vielleicht nicht so nicht hübsch genug. Ja, also Miis von Nintendo sind jetzt auch nicht so super hübsch, aber nein, ich finde... Ich fände es halt interessant, tatsächlich so ein Avatar-Ding zu haben, wo du dich darauf verlassen kannst als App, das du verwenden kannst, auf das du zurückfallen kannst. Und ich finde eigentlich auch, dass es schön wäre, wenn dieses Avatar-Feature auch Leute benutzen, also wenn das auch Leute benutzen können, die keine Animojis haben, also die jetzt kein iPhone X haben, das irgendwie das animieren kann, sondern einfach nur für sich quasi diesen Editor benutzen können, um sich eben so ein Ding anzulegen. Das ist richtig. Und du kannst diesen Avatar auch live über dein normales Bild legen. Genau. Als Kopf. Ja. Auch in FaceTime. Genau. FaceTime ist jetzt nämlich endlich so gut wie iChat. So, ja. 500 Jahren. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass iChat Gruppen konnte. Nein, konnte. Stimmt, das war so geil. Das war... bestimmt 2000 und ein paar wenig. Stimmt. Als iChat hatte das Kamera-Icon bekommen. Und dann gab es, ich glaube, insgesamt 4 Leute mit 3 Compatriots konntest du dann zusammen chatten. Man hatte so einen, sie waren ganz stolz auf den Reflection. Ja, ja. Das war dann so einer links schräg und einer in der Mitte und einer rechts schräg und unten war so die Reflection dann davon von allen. Und irgendwann war das wieder weg aus FaceTime und niemand hat je verstanden, warum. Und jetzt ist es wieder da und wir sind alle glücklich. Ja, irgendwann wollten sie auch mal die Protokolle von FaceTime offenlegen. Das hat sich ja auch dann irgendwie nie ergeben. Das wollte ja, die Protokolle der Weisen von FaceTime. Und jetzt funktioniert's ja, das haben sie ja auch so dargestellt, als wäre das ein tolles Feature, wie Hangouts, nämlich dass der groß wird, der gerade spricht. Ja. Und mit bis zu 32 Leuten, was auch so ein bisschen dystopisch ist. Aber ja, dieses Feature habe ich nicht ganz verstanden, weil die meisten Leute sind dann unten in so einer Schublade. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob die dann nicht groß werden, wenn sie sprechen. Doch, doch. Also das ist irgendwie, wenn du in so großen Hangouts bist, ist das auch eigentlich das normale Ding. Also dann gibt's halt irgendwie so das Feature, dass der spricht, wird groß und alle anderen sind irgendwie unten klein. Und ja, also man kann endlich auch komplette Demos über FaceTime machen. Ja. Sehr schön. Aber wie gesagt, kann man da auch Filter drauflegen und Animojis sich aufs Gesicht kleben. Man kann dann der Koala sein, die das ganze Meeting lang. Das ist ja irgendwie auch ein Vorteil. Ja, ich wollte gerade sagen, wie peinlich. Ja, das war FaceTime. Genau, ich wollte noch anmerken an dieser Stelle, und das ist eine Info, die nicht in der Keynote vorkam, sondern in einer Session zum Podcast-Marketing, nämlich, dass sie die Podcast-App auf iOS um MP3-Chapter-Support erweitern. Das wird den einen oder die anderen vielleicht freuen. Was bedeutet das denn? Naja, bisher unterstützt die Podcast-App ja nur Chapters in MPEG 4. Und, das ist so schlimm. Sie bauen jetzt halt auch Support ein für den Standard MP3-Chapter, inklusive auch Title Art für verschiedene Chapters. Also du kannst pro Chapter auch ein Bild haben. Sprich, wir sind feature-paritär jetzt wieder mit Enhanced Podcasts von 2009 gefühlt. Keine Ahnung. Aber das geht jetzt auch wieder. Und offiziell Standard und nicht mehr irgendwie so ein Apple-Standard, wo sie vergessen haben, wie er funktioniert. Stimmt. Sehr gut. Ja. Also Podcasten bleibt ein Technik-Dschungel ohne Ende. Ja. Aber ist schön. Dann noch zum Thema weitere iOS-News, die auf der Keynote nur am Rande oder gar nicht vorkamen. Es gibt den sogenannten USB-Restricted Mode, der jetzt standardmäßig an ist auf iOS 12. Und was das bedeutet ist, nach einer Stunde haben quasi Sachen, die man über Lightning anschließt, nicht mehr automatisch Zugriff auf dein Telefon, sondern musst sie erst wieder freischalten mit Code oder mit FaceTime. Was halt im Wesentlichen dazu führt, dass diese ganzen iPhone-Dumper, die Behörden und FBI und was nicht alles einsetzen, wohl nicht mehr funktionieren in Zukunft. Wow. Ist es nach einer Stunde Inaktivität oder nach einer Stunde Period? Nach einer Stunde von iPhone gelockt. Ah, nice. Ja, und dann ich habe ja fast das Gefühl, das ist schon sehr wichtig, dieses Feature, wenn man gleichzeitig komplett alle App-Aktivitäten aufzeichnen. Weil da kannst du ein richtig gutes Profil erstellen. Ja, ja. Mhm. Nee, aber sie gehen offensichtlich gegen diese forensischen Tools vor, die halt im Wesentlichen dazu führen, dass iPhones halt komplett gedumpt werden können und da mit der Privacy das nicht so gut aussieht. Ja, und das andere Ding war, momentan in der aktuellen Beta von iOS 12 ist es so, dass du auf den iPads die iPhone X-Gesten benutzen kannst. Sprich, an der Seite runterziehen und dann kommt Notification Center und von unten hoch und so weiter. Könnte jetzt dafür sprechen, dass sie ein iPad in Planung haben, das keinen Home-Button mehr hat. Könnte aber auch einfach heißen, dass sie es entweder einfach nur so reinbauen oder halt einfach, dass es in dem Bild nur so ist. Gut. Also, dass sie sozusagen vereinheitlichen. Ja. Zurück zur Keynote. Das nächste Thema war WatchOS 5. Und der erste Wermutstropfen ist, es läuft nicht auf der originalen Apple Watch. Schnell. Ja. Ja. Mensch, Marcel, warum hast du nur die ersten Watches gekauft? Ja. Ja. Also es ist leider notwendig, dass die langsamer abgeschnitten werden, weil die ganze Watch ziemlich runterhalten in der Entwicklung, aber trotzdem traurig. Ja. Nicht nach abgeschnittenen Zöpfen weinen, das hat keinen Sinn. Ja, man kann sich jetzt herausfordern zu Activity Competitions. Ja, boah. Also ich kann dir jetzt von meiner Apple Watch aus irgendwie schicken, hier so, lass uns mal eine Woche lang Activity Goals vergleichen und Steps counten. Und dann können wir uns da jetzt irgendwie gegenseitig dazu antreiben, mehr zu gehen. Das war mir irgendwie schon als ich das gesehen habe, war mir das schon unangenehm. Das war übrigens in einer Präsentation, die auch durchaus auf einem Spatenkanal hätte laufen können. Ich weiß nicht, ob ihr den Hawaii-Chair kennt oder so. Nee, also so spartanisch. Wo Menschen schwitzen und währenddessen die Präsentation halten müssen. Es war so ein bisschen seltsam. Ein bisschen leid. Ja, es war so ein bisschen, aber die musste da auf dem Gerät strampeln, während sie diese ganzen Fitness-Features vorgestellt hat. Und das fühlte sich so ein bisschen seltsam an, ja. Ja. Was ich tatsächlich cool finde, ist Automatic Workout Detection. Das ist gut. Und weil retroaktive Workout. Genau dieses Feature ist nämlich das, was ich das Coolste daran finde. Weil ich habe halt regelmäßig den Fall, ich gehe ins Fitnessstudio, irgendwie drücke alle Knöpfe, fange an. Und 10 Minuten später fällt mir ein, ich habe vergessen, auf der Uhr auch anzufangen. Und dann habe ich halt irgendwie dann, das ist dann so ein richtiger Frustmoment, wo ich denke, ach, jetzt habe ich umsonst irgendwie 10 Minuten gestrampelt. Genau, wofür mache ich den Scheiß überhaupt? Genau. Und ja, vor allem diese 3 Sekunden, bis die App startet. Ja. Also mit dem 3-2-1 runterzählen. Nein, und jetzt kannst du halt tatsächlich retroaktiv sagen, okay, ich starte jetzt den Workout und die Uhr merkt, okay, du hast aber eigentlich schon vor 10 Minuten angefangen. Und das retconnen. Ja, kannst du es retconnen. Das ist cool. Dann als nächstes neues Features haben sie Walkie-Talkie vorgestellt. Was halt im Wesentlichen... Komischer Name. Wieso? Naja, Walkie-Talkie, das klingt so ausgedacht. Naja. Ich weiß jetzt nicht, ob du scherzt oder nicht. Aber ich scherze. Okay. Walkie-talkie. Es ist ganz lustig, so du kannst halt irgendwie mit Leuten, die da vorher Consent geben, kannst du Voice Notifications hin und her schicken, kurze, die dann auch direkt auf der Uhr abgespielt werden und dann kannst du halt irgendwie so, wie halt mit einem Walkie-Talkie, dir irgendwie lustige Nachrichten schicken. Was ich interessant fand, ist, ich hatte irgendwie so diesen Moment von, Moment, das kommt mir bekannt vor und dann in der Tat ist es tatsächlich ein Feature, das auf der Apple-Webseite für WatchOS 1 schon stand, das dann nie kam. Und ja, das kommt finally. Ich habe da zwei Fragen dazu. Die erste Frage ist, ergibt das irgendeinen Sinn ohne AirPods? Naja, ja, also das kommt halt dann über den Lautsprecher. Boah. Und wie bedient man das? Du hast so einen Tipp-Knopf auf deinem Watch, also ist und den App. Tippst du. Ist eine App, ja. Ist eine App auf der Watch. Ist eine App. Yes. Sind die Apps, du hast ja das neueste, die neueste Apple Watch, oder? Ja. Sind die, ist das mittlerweile schnell genug, dass man das auch machen mag? Jein. Also das Problem ist halt, mit dem Dock findest du es halt auch schnell. So, also wenn die App im Dock ist, ist alles gut. Wenn die App nicht im Dock ist, dann musst du halt irgendwie lange durch entweder die Liste oder auf diesem Screen rumscrollen und das ist immer noch, also so launchtechnisch ist immer noch so ein bisschen ungelöst das Problem. Ich weiß nicht, ob Siri das mittlerweile kann. Muss ich mal irgendwie ausprobieren. Launchen Start Walkie-Talkie. Prinzipiell ja schon. Ja, ja, stimmt. Es kann es tatsächlich. Insofern, das ist vielleicht eine Option, wenn man eh redet mit der Uhr, dann kann man Start Walkie-Talkie machen und dann starten das. Die Walkie-Talkie-App im aktuellen Seed übrigens beschränkt sich darauf, ein Screen zu sein, wo Walkie-Talkie Coming Soon draufsteht. Oh. Also ich weiß ja nicht, ob mein Eindruck falsch ist. Ich könnte mir mal vorstellen, dass das ein totales Killer-Feature für die Jugend von heute. Ja, für junge Menschen, ja. Denn die lieben ja die Funktion, die ich komplett hasse, nämlich in WhatsApp, Voice-Nachrichten zu schicken. Ich kotze, wenn ich eine Voice-Nachricht bekomme. Ja, vor allem, warum die mir nicht einfach transkribiert werden kann. Ja, ja. Also die Erfahrung, diesen Kulturschock hatte ich auch schon ein paar Mal mit WhatsApp-Menschen, Jungen, wo die irgendwie dann... Du korrespondierst mit jungen Menschen? Ja. Warum? Also dieser konkrete Fall war, weil ich diesem jungen Menschen zwei Katzen abgekauft habe. Okay. Ja, und sobald halt die Antwort mehr als drei Sätze hat, wird halt dann irgendwie stattdessen eine Voice Notification geschickt. Und ja. Ich war so froh, als Telefon vorbei war. Ja. Jetzt kommt das alles wieder. Aber Walkie-Talkie kann ich mir cool vorstellen. Ja. Um sich mal kurz abzusprechen, bitte noch Milch. Oder so, zum Beispiel, wenn der eine im Supermarkt ist, der andere nicht. Ja. Ich weiß nicht, ist das nicht über, geht das überhaupt über längere Distanz? Ich dachte, das geht nur über kurze Distanz. Doch, das geht über, also wenn du 3G hast an deiner Uhr, geht das über die ganze Welt. Oh, nice. Ja. Also wenn du Netz hast. Über das Handy. Oder? Ja, klar. Also, okay, I did not know that. I was not aware of that. Insofern, halt im Wesentlichen, ich glaube, kulturell ist da ein großer Markt. Ja. Die Leute, die WhatsApp gerne mit Voice-Nachrichten benutzen, dann cool genug finden, das weiß ich wieder nicht. Ja. Aber also, und ob die Apple Watches haben. Ja, aber ob die vielleicht Apple Watches wollen. Ja. Also ich weiß, wie gerne ich, als ich klein war, ein Walkie-Talkie gehabt hätte. Ja. Oder eine sprechende Uhr. Das stimmt. Dick Tracy und so. Ich hatte dann irgendwann ein Walkie-Talkie und ich fand das toll. Und ich habe jetzt wieder eins, jetzt wo ich groß bin. Ich finde es immer noch toll. Ich habe es da noch nicht benutzt, aber ich freue mich sehr darüber, da eins zu haben. Kennt ihr übrigens die Alexa-Höflichkeitsform? Nein. Hört sich langsam so ein. Alexa. Das ist, wenn du jemanden um was bitten möchtest, also kann ich bitte die Butter haben oder so, aber nicht direkt bitten möchtest, sondern einfach so in den Raum sagen, es wäre jetzt schon schön, wenn das Fenster auf wäre, dann einfach mal in den Raum sagen, Alexa, kannst du bitte das Fenster aufmachen? Ah. Dann weiß jeder, dass du möchtest, dass das Fenster aufgemacht wird. Jemand müsste mal. Menschen, ja genau, das ist das neue, jemand müsste mal. Der Delegativ. Also, ja. Nice. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Ja, also ich, weil wir gerade bei dem Thema sind, muss ich kurz anmelden. Ich benutze ja tatsächlich Siri, um Dinge in meinem Haus an- und anzuschalten, im Wesentlichen Licht und so. Und anfangs habe ich halt immer gesagt, please turn off lamp oder so. Und mittlerweile bin ich so sprachfaul und quasi unempathisch gegenüber Siri, dass ich einfach nur noch lamp sage. Und das reicht. Alexa, stop. Kennt ihr das? Habt ihr schon mit Alexa was gemacht? Wir haben heute für eine Demo am Freitag mit Alexa rumgetan. Und wenn Alexa dich falsch versteht, dann erzählt sie dir halt 5 Minuten lang, was sie alles könnte. I can look in videos or in things or search the internet. Und irgendwann sagst du noch, Alexa, stop. Weil dann hört Alexa sofort auf. Mhm. Und alle, die uns auf der Alexa hören, hören uns jetzt. Oh, Entschuldigung. Haben das jetzt nicht gehört. Alexa, resume. Ja, ach so, da vielleicht doch ein Mini-Tipp, wenn wir schon hier den Freiform-Teil machen. Was ich ja nicht wusste, du kannst ja deine AirPods so einstellen, dass die entweder Siri aufrufen, wenn du doppelt drauf tippst, oder dass sie zurückspulen oder den nächsten Titel spielen, wenn du drauf drückst. Wenn du sie aber rausgenommen hast, dann dein Podcast unterbrochen wurde und du sie wieder reintust, spielt er ja nicht weiter. Und ich habe meinen rechten Kopfhörer so eingestellt, dass er zurückspult. Wenn aber gerade nichts läuft und ich doppelt drauf tippe, dann spielt er weiter. Ha. Das ist sehr praktisch. Also eigentlich sollten sie weiterspielen, wenn du es wieder reintust. Vielleicht ist das ein Problem. Ja, aber ich habe das, ich höre nur über ein Kopfhörerproblem. Wenn du beide reintust, spielst du weiter. Verstehe. Wenn du nur einen raustust und reintust, dann ist das unpredictable behavior. Verstehe. Ja, weiter zu WatchOS. Man kann jetzt, wie gerade schon angeteasert, über die Siri-Shortcuts interfacen mit dem Siri-Watchface. Das heißt, das Siri-Watchface besteht ja so aus verschiedenen kleinen Rechtecken, die verschiedenen Content anzeigen, halt News und Kalender-Events und so Kram. Und da kann Stocks, Sparklines. Ja, leider ja. Und da kann man eben jetzt auch als Third-Party-App Content zur Verfügung stellen. Ja, und das war ja ein Feature, was ich mir tatsächlich gewünscht hatte vor nicht allzu langer Zeit. Ja, und jetzt ist es dann irgendwann mal da. Sehr gut. Außerdem haben sie ganz viel mit Notifications gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da konkret bei WatchKit jetzt neu ist. Dass die actionable sind, so wie auf dem iPhone. Ah. Du kannst dann zum Beispiel auch mit denen interagieren und nicht bloß, ja, danke, ich habe es gelesen. Okay, aber das geht doch jetzt auch schon. Also ich bekomme von meinem E-Mail-Client zum Beispiel immer Notifications, da kann ich direkt auf Archive drücken drunter. Ich glaube... Weiß ich nicht, was genau... Irgendwas ist neu, aber... Ich habe mir Actionable gemerkt. Ja. Notifications sind besser, TM. Außerdem kann die Uhr jetzt Web-Content darstellen. Das hört sich im ersten Moment ein bisschen seltsam an. Aber ja, also gerade für so Fälle wie, ich möchte eigentlich nur kurz einen Überblick für diesen Link haben, den mir jemand per iMessage schickt, funktioniert das schon ganz okay. Ja, also dieses, was ist eigentlich dahinter, das ist schon ganz cool. Ja, also das zeigt halt im Wesentlichen so die Reader-View von Safari an. Mhm. Web-Content auf der Apple Watch, what could possibly go wrong? Außerdem neu. Wollen Sie einen Cookie zulassen? Genau, dann kriegst du einfach nur GDPR-News auf die Uhr. Okay. Außerdem Podcasts. Endlich Podcasts. Die offizielle Podcast-App kommt auch auf die Uhr. Inklusive lokal verfügbare Episoden, die dann irgendwie in der Nacht synken, TM. Keine Ahnung, ob das und wie gut das funktionieren wird, aber das ist zumindest die Ankündigung. Für mich persönlich ist es aber vor allem deswegen cool, weil das eben auch bedeutet, dass es neue API gibt für Audio-Playback im Hintergrund, was man ja bisher nicht so wirklich machen könnte, sondern nur, wenn man trickst und sagt, ich bin eine Workout-App und spiele dann irgendwie auch Musik ab und in Wirklichkeit bin ich aber ein Podcast-Client. Da gibt es jetzt tatsächlich eine Background-Session, die einfach nur Audio heißt und dich das machen lässt. Und was noch viel besser ist fast als dieses Ding ist, dass man als Third-Party-App endlich auch die Volume-Control zurückbekommen kann und über die Digital Crown lauter und leiser machen kann in seiner App. Das ist ein dearly vermisstes Feature. Das kommt alles in WatchOS 5. Und ich hoffe, dass die Podcast-Clients meiner Wahl das dann auch alles schön supporten. Und dann wird alles gut. Customized Control Center. Guter Punkt. Man kann auf der Uhr jetzt, wenn man von unten hochswipet, kriegt man ja dieses lustige Control Center, wo dann irgendwie Airplane-Modus und Batteriestand und was nicht alles drin sind. Und du kannst das jetzt umsortieren auf WatchOS 5. Ja, und außerdem ist ja gerade Pride Month und da gibt es ein neues Watchface und ein neues Armband. Und auf der Uhr ist Bright Month und auf dem Mac ist nämlich Dark Month. Aber jetzt hast du den Apple TV ausgelassen. Ach, da, weißt du, warum ich den ausgelassen habe? Den habe ich nämlich tatsächlich ausgelassen. Ja. Das hat mich so null interessiert, dass ich da die kleine Pinkelpause eingelegt habe. Also erzähl mal doch Apple TV. Apple TV. Es gibt tatsächlich Neuigkeiten zu Apple TV, wenn auch nicht viele. Sie haben sehr viel Zeit damit zu verbracht, irgendwie Dolby Atmos cool zu finden. Dolby Atmos ist auch ganz cool, aber ja, also Apple TV ist jetzt die erste Plattform, die sowohl Dolby, wie heißt das gleich wieder, das HDR-Ding, Dolby Visual, nein. I do not know. Ja, also das HDR-Zertifikat von Dolby und Dolby Atmos, was eben das Surround-Dings ist, unterstützt und ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Dolby Atmos im Kino das gleiche ist wie Dolby Atmos zu Hause, weil sie meinten, für Dolby Atmos bräuchte man nur irgendwie so eine Soundbar und dann wäre alles gut. Ich kann mir jetzt noch nicht hundertprozentig vorstellen, dass es so gut performt, wie wenn du Dolby Atmos im Kino hast, aber ich warte da mal auf Reviews. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Auf jeden Fall unterstützt das Apple jetzt. Außerdem unterstützen sie No Sign-In für deinen Cable Provider, wenn du in den USA bist. Sprich, hierzulande nicht relevant. Das bedeutet halt im Wesentlichen, wenn du das Internet über deinen Cable Provider beziehst, dann detekten sie automatisch, dass du tatsächlich auch berechtigt bist, Fernsehsender zu gucken. Oh. So wie du, wenn du jetzt hierzulande Telekom hast und da irgendwie dein TV-Paket irgendwie über das Internet bekommst, dann könntest du halt theoretisch, wenn sie dieses Feature hier auch hätten, automatisch auch hier Fernsehen gucken. Aber das ist ja nicht so. Dann zwei tatsächlich coole Features, die in der Keynote nicht vorkommen, kamen, aber dann in einer Session, What's New in tvOS. Sie haben Passwort-Autofill. Mhm. Oh, very nice. Das funktioniert halt im Wesentlichen über Keychain-Sync von iCloud und aber auch über die Touch-Input-Bar, die man auf sein Telefon bekommt, wenn man den Apple TV anhat und ein Textfeld selektiert. Dann kann man da automatisch auswählen, welches Passwort da rein soll und man spart sich dieses ganze Rumgetippe. Das ist cool. Und ein bisschen seltsames Feature, aber auch okay. Sie unterstützen jetzt Focus Support. Das bedeutet, die ganzen Selektionsfeatures von tvOS und Texteingabe und so Kram auch für Third-Party-Frameworks. Sprich, zum Beispiel, wenn du Sachen mit Unity machst, musst du da nicht nachbauen, sondern kannst halt offizielle Dinge benutzen. Oder wenn du irgendwie so wie Amazon komplett dein eigenes Ding machst und irgendwie alles webbasiert machst, könntest du jetzt auch sagen, okay, wir wollen aber, dass es so aussieht, als wäre es Apple TV und dann kannst du auch ja, die offiziellen Fokus-Routinen benutzen. Ja, kein Wort mehr davon, dass TV, das neue TV ist. Apps sind. Nee, es war schon sehr TV-lastig in der Keynote. Sie haben mal wieder, das Apple TV mal wieder aufgegeben und zu einem Pet-Project zurück. Stuft. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, sie haben es einfach, sie sehen es halt als Set-Top-Box und sie sehen es als, da gucken die Leute Fernsehen drauf und es gehen auch irgendwie Apps. Aber Apps sind halt nicht im Fokus. Also Apps im Sinne von Apps, die nicht Fernsehprogramme anzeigen. Im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht war es gar nicht schlimm, aber der größte Fehler, den sie vor 2 Jahren gemacht haben, war einfach keinen Controller beizupacken. Ja. Und es wäre so simpel gewesen. Du meinst so ein Gamepad oder normalen Spielecontroller. Mhm. Ich meine, Apple hätte dafür 300 Euro nochmal verlangt für den Controller, aber... Ja, also ich weiß, man kann sich darüber streiten, ob das Controller-Ding oder der App Store das Problem ist, aber... Ja, der App Store ist natürlich total das Problem, aber es kommt halt zusammen. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich von weder von Apple TV noch von HomePod halten soll. Für mich ist es alles noch nicht, ergibt es noch gibt's keinen kompletten Sinn in meinem Kopf. Ja, HomePod gibt's. Ja. Stimmt, den gibt's jetzt. Der hat ja so lustige Flecken gemacht auf Holz, wenn du dich erinnerst. Ich hab ihn sogar schon gesehen. You're hearing it wrong. Holzing it wrong. Ja, aber der ist jetzt seit kurzem, kannst du ihn auch in Stereo betreiben, wenn du zwei hast. Ja. Seufz. Zurück zu den Neuigkeiten. Ja. macOS war dann als nächstes in der Keynote am Start und namentlich der Dark Mode. Du. Ja. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, denen der total wichtig ist. Ich benutze sowas ungern. Ich habe sogar Discord hell gemacht extra und Visual Studio. Den hellen Visual Modus. Studio ist bei mir noch dunkel. Ja, weil ich mag es halt einfach nicht, dieses grelle Text. Für mich kommt es immer extrem auf die App drauf an. Also ich habe in Xcode halt einen weiß auf schwarz Theme quasi als für den Text. Weil mir das angenehmer beim Programmieren ist. Und dann macht es halt für mich auch Sinn, dass das Chrome vom Window auch dunkel ist. Ja, ich denke, das ergibt schon Sinn für viele Leute. Ich meine, Adobe hat zum Beispiel auch alles auf dunkel umgestellt. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt endlich wieder ein Feature, was sie vor 18 Jahren abgeschafft haben mit macOS 10. Nicht, dass du das customisieren kannst. Habt ihr gesehen, dass man auch die Blau customisieren kann? Ist die Blau? Ja, das Blau von den aktiven Controls kannst du umfärben. Naja, das geht seit macOS 10.0, dass du deine Selektionsfarbe ändern kannst. Aber auch das Blau von dem kleinen Doppelpfeil von Aufklappmenüs und so. Okay, das ist mir neu. Ich habe das auf Twitter vorbeifliegen sehen. Ich habe das nicht, ist also keine gesicherte Erkenntnis. Ja, ich hab jetzt den Sieg noch nicht installiert auf meinem Book, deswegen weiß ich da nichts Genaueres zu. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich selbst High Sierra noch vermeide, weil wir in der Arbeit so schlimme USB-Dogging-Stations haben und da geht der Treiber für High Sierra nicht und dann habe ich keine zwei externen Monitore mehr. Ich habe ein bisschen Skrupel. Mojave, was wir noch gar nicht gesagt haben, das neue macOS heißt Mojave. Mojave. Ich habe ein bisschen Skrupel davor, es zu installieren, weil vielleicht Unity nicht funktioniert. Hätte ich dir sagen können, wenn ich Unity gestartet hätte. Ich habe es nämlich heute auf einem Testrechner installiert. Ja, dann sag mir das doch bei Gelegenheit. Gut, Dark Mode, ist nur aus der Hinsicht schlecht für mich, weil ich gucken muss, dass unsere Software damit funktioniert. Aber solange man nicht gegen 10.14, also glaube ich, linkt, wird das sowieso nicht unterstützt. Sprich, man muss jetzt da nicht den Aktionismus verfallen. Finder hat neue Features, unter anderem eine neue View, im Wesentlichen eine Foto-Anguck-View, aber es funktioniert natürlich auch mit anderen Sachen, die Quick-View-Dings unterstützen. Es ist, unten hast du lauter Thumbnails und oben hast du ein großes Ding, von dem Deck, das gerade unten ausgewählt ist in der Thumbnail View. So ein bisschen wie in iPhoto, diese Ansicht. Ist es so ein Quick Look oder ist es eine neue View wie die Tabelle und Columns und Dingsbums? Ich glaube, dass in der Mitte ist halt im Wesentlichen ein Quick View Preview von dem, was du unten auswählst, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ansonsten außerdem neu Stacks auf dem Desktop. Ja, ich hätte sie ja Gruscht genannt. Das sind das oder wie kann man denn so Sachen nennen, die es erlauben, Ordnung reinzubringen und Dinge zu kopieren? Meinst Ordner? Ordner, ja. Nein, ich finde es eher anders als Ordner und optisch auch anders als Ordner, nämlich das ist halt einfach dieser blöde Papierhaufen, wo alles draufkommt, wo man sich jetzt gerade nicht drum kümmern will. Und es sieht halt so aus. Es ist einfach, als hätte jemand deinen Schreibtisch genommen, also dein Computerschreibtisch und die Sachen zusammengelegt auf einen Haufen, die vorher alles geklattert haben. Aber jetzt klattern sie nur noch in begrenzten Bereich deines Desktops. Das Lustige ist ja, dass es solche Features schon mit 10.3 oder 10.4 als Third-Party-Kram gab, wenn ich mich richtig erinnere. Und das halt genauso aussah und man konnte halt diese Stacks machen und irgendwie Kram aufeinander werfen. Mhm. Und jetzt ist es halt im Betriebssystem. Dekaden später. Was wir vorhin nicht gesagt haben, man kann jetzt auch, kann man vielleicht auch gleich beim nächsten Feature nochmal sagen, aber in dem Gallery View kann man gleich Annotationen machen. Das funktioniert, glaube ich, so ähnlich wie auf iOS, dass du halt dieses Markup-Interface bekommst, was nichts mit Markup zu tun hat. Das hat mich sehr verwirrt, dass sie das Markup nennen. Du kannst halt da reinmalen in Bilder und Annotationen machen. Und das geht auch jetzt mit Screenshots. Ja, weil Screenshots jetzt im Wesentlichen so funktionieren wie auf iOS. Sprich, du machst einen und dann wabert das erstmal so nach unten in die Ecke und verweilt da ein bisschen. Und dann kannst du das antippen und irgendwie editieren und markuppen oder halt irgendwo hinziehen und dann gleich weiterverwenden. Und auch was jetzt auch neu ist, sind Video-Screenshots. Ja, also sie haben halt die Screen-Recording-Funktionalität von QuickTime quasi rausgenommen aus QuickTime und in die Screenshot-Ding sie eingebaut. Wenn du einen Screenshot aktivierst, dann kriegst du halt jetzt so eine Auswahl mit, möchtest du alles machen, nur das Fenster, einen Bereich oder möchtest du Video? Und da muss ich jetzt nochmal fragen, wie ist denn eigentlich der reguläre Weg, einen Screenshot zu machen, weil ich kenne einfach bloß die Tastenkürzel. Ich habe keine Ahnung, das ist der reguläre Weg. Ja, das ist ein regulärer Weg. Es gibt auch immer noch die Screengrab-App, die glaube ich Grab heißt oder Screengrab oder so. Wo du dann auch einstellen kannst, ob du welchen Cursor du capturen möchtest und ob du einen Cursor capturen möchtest und so weiter. Gut, außerdem neue Apps auf macOS, News, Home und Stocks. Completely rewritten from the ground up. Ja, diese neuen Apps, diese completely, auch Audio Notes natürlich, also nicht Audio, wie heißt es? Voice Memo? Nein, Voice Notes? Voice Memo. Also, Entschuldigung. Ja, dann auch auf dem Mac und im Wesentlichen halt mit einer Technologie umgesetzt, die macOS erlaubt, macOS-Apps erlaubt, nicht auf AppKit aufzusetzen, sondern auf UIKit. Sie haben dazu auch gesagt, das kommt dann irgendwann 2019. Die technischen Details sind noch sehr spärlich, was das angeht. Ja, mehr dazu später. Rosetta. Ja. Aber sie haben das halt groß eingeordnet als, nein, wir mergen die beiden Betriebssysteme nicht. Es ist nur so, dass quasi der Mac bekommt noch ein weiteres Framework, mit dem du Apps machen kannst. Also nicht nur AppKit oder Metal oder was auch immer du als unterliegendes Ding benutzt. Du kannst jetzt da eben auch UIKit benutzen. Es ist nett, aber ich sehe nicht so viele Use Cases, wo du iPhone-Apps auch Cross-Plattform für den Mac laufbar machen möchtest. Aber für die Use Cases, wo das geht, finde ich, ist es nett. Ist schon ganz nett. Also gerade für so Sachen, die halt sonst einfach nicht passieren würden, ist das schon cool. Also wenn du jetzt irgendwie gerne eine Yelp-App haben möchtest auf dem Mac, die kommt halt in greifbare Nähe und vorher war sie halt eher unwahrscheinlich. Interessant wäre es zu wissen, ob du jetzt das als Demo oder Test-Feature, dass du so deine iOS-Apps für macOS baust, machen kannst, weil ich habe, ich werde regelmäßig von Leuten gefragt, ja, kann ich diesen Simulator auch bei mir installieren, damit ich das auf meinem MacBook mal anschauen kann? Dann brauche ich kein iPad und ich muss immer sagen, leider, das ist viel komplizierter. Da muss man ein bisschen abwarten, wie kompliziert das dann tatsächlich wird, das anzupassen und wie viel Arbeit das ist, ist natürlich potenziell dann eine Alternative. Gut, Safari Security, weiß da noch jemand genau, was es, ging es da auch um die Kommentarfelder und die Tracking-Sachen, die sie nicht mehr einblenden? Ich muss gestehen, da bin ich schon raus aus der Keynote, weil ich habe die noch nicht geschafft, die seit gestern fertig zu machen. Mir fällt das wieder ein. Und zwar, sie unterbinden Fingerprinting ein bisschen, indem sie eben randomisiert andere Details oder reduzierte Details reporten zur Machine-Configuration und anderen Sachen. Plugins supporten sie so gar nicht mehr, deswegen kann man die auch nicht mehr verwenden, um zu tracken. Sie laden Social-Media-Buttons und Kommentarfelder, also gerade Facebook-Comments fällt da zum Beispiel als ein Ding ein, nur wenn man drauf klickt. Die kann man auch nicht mehr verwenden, um dich irgendwie durchs ganze Netz zu tracken. Ja, es klang ein bisschen wie so Kleinzeit-DSGVO, was mir ganz recht wäre, aber natürlich sehr rudimentär. Ja, sie versuchen halt ein bisschen den Datensammlern, namentlich Facebook, da so ein bisschen das Wasser abzugraben, was ja auch nicht das Schlechteste ist. Gut, es gibt einen neuen App Store auf dem Mac. Ja. Und zwar ist der gefühlt so wie der iOS App Store. Ja. Was die Nachricht, auf die ich gewartet hatte, die aber dann nicht kam, war, dass da auch der iOS App Store mit drin ist. Du meinst iPhone Apps auf dem Desktop kaufen können? Ja, das wäre ein tolles cool, Feature. Ja, ich habe auch keine Gegenanzeigen bis jetzt. Ich weiß es halt einfach nicht, aber ich nehme nicht an, dass das Feature drin ist. Wäre aber so toll, wenn du da einfach browsen kannst in Ruhe deine iPhone-Apps, statt das auf dem blöden Telefon zu machen. Was mit einer echten Tastatur suchen können wieder. Was bei mir dazu geführt hat, dass ich das kaum noch tue. Oder sehr ungern. Ja, aber ich fand an sich, fand ich es ganz, ganz schön. Also es sieht gut aus. Sie haben sich tatsächlich auch Leute wieder gefangen, die den App Store unter Protest verlassen haben. Wurde extra erwähnt. BB-Edit, Barebones ja auch. Was ich auch noch nett fand, ist, dass sie haben mal so durchgeklickt, was da alles in dem App Store an Kategorien ist. Und in der Spielekategorie konnte man für eine halbe Sekunde lang das Carcassonne-Icon sehen. Nice. Sie haben ja auch schon, das darf ich glaube ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall fand ich schön, dass wir in der Keynote vorkamen und dass Panic auch so, also sowohl mit Firewatch als auch nochmal namentlich als Trends mitkommt, waren sie dabei, es war sehr schön. Ja, was haben wir als nächstes noch auf der Liste? Ich bin verrutscht. Machine Learning. Ja, das ist ja. mein Highlight, das war wirklich mein absolutes Highlight der ganzen Keynote. Es gibt jetzt CreateML, ein Framework, mit dem man nicht nur neuronale Netzwerke nutzen kann, sondern auch selber welche erstellen. Ja. Und ich habe gleich ein paar Artikel gelesen, wer braucht denn sowas? Ist doch total albern, man tut es doch in die Cloud und man lässt das alles berechnen über Google oder Amazon oder was weiß ich. Aber dass ich sowas jetzt für den Heimgebrauch habe, finde ich fantastisch. Ja. Weil ich einfach mal rumprobieren kann und mir keinen Cloud-Service holen muss, erstmal bevor. Ich will einfach ein bisschen rumtesten, Sachen machen, keine Ahnung. Und ich habe heute tatsächlich aus dem Grunde auch das Mojave. Installiert und es mal ausprobiert und das ist ja absurd. Keine Ahnung, ob das jetzt langfristig sich bewährt, aber das waren, glaube ich, 10 Zeilen Code. oder 8. Dann musst, also es war wesentlich schwieriger, da überhaupt Daten reinzufüttern. Was ich gemacht hatte, war eine Liste aus 60 Wörtern mit Artikel. Ja. Das heißt, das Programm soll, wenn ich ein Wort eingebe, mir sagen, welchen Artikel hat es. Nicht unbedingt ein klassisches Problem, das man mit Machine Learning lösen kann, glaube ich. Aber. Ja, also mein Gedanke war gar nicht, also es ist natürlich Schwachsinn mit 50 Wörtern, da brauchst du viel mehr. Mein Gedanke war ja gar nicht, dass du das für alle Wörter schafft, sondern die Regeln, die es gibt, umsetzt. Also es gibt ja ein paar wenige Regeln, zum Beispiel ein Wort, das mit Chen aufhört, ist immer sächlich. Ja. Oder mit Ung ist immer weiblich. Und solche Sachen, dass es die raus tut. Es hat jetzt bei 50 Wörtern dazu geführt, dass es alle Wörter richtig qualifizieren konnte, die im Input waren, was ja nicht schwer ist. Das ist gut. Und alles andere war der. Insofern kam genau das raus, was ich von dieser Gesellschaft erwarte bei Machine Learning. Nice. Aber ja, also ich werde damit auf jeden Fall rumexperimentieren und bin schon sehr heiß drauf. Vor allem, was man da ja auch kodieren kann, ist halt, ich weiß nicht, ob sich das lohnt rein platztechnisch, aber du kannst ja arbiträre Daten kodieren. Du könntest ja zum Beispiel sagen, okay, wie sind denn jetzt die Regeln bei Rules und die dann in so einem Machine Learning Ding kodieren. Also gerade auch für Spiele, das kann echt auf so einem niedrigen Niveau, wo man vielleicht gar nicht denken würde, da will ich Machine Learning benutzen, super spannend werden. Also großartig. Und das Absurde ist, du hackst da tatsächlich 10 Zeilen in den Playground rein. Du musst nicht mal eine App schreiben, um das zu machen. Ja, ich habe mir irgendwie heute auch die Session dazu angeguckt. Und was ich auch besonders cool fand, ist, dass sie Adaptive Learning, heißt das, glaube ich, unterstützen. Das heißt, du kannst quasi ein schon vortrainiertes Modell nehmen, irgendwie ein Image Classifier oder so. Und kannst dann quasi viel von diesem Netzwerk schon benutzen und kannst obendrauf immer einfach noch beibringen, und so sieht eine Rose aus und so sieht eine Dahlia aus. Und dann macht er so ein Differentialmodell, sozusagen, das dann irgendwie nur 3 Megabyte hat und das aber alles kann. Ja, also das ist für mich der spannendste Bereich überhaupt, weil ich da sehr gerne auch für den Privatgebrauch rumspielen möchte. Ja, sieht cool aus. Ja. Als nächstes hatten wir, genau, das haben wir schon gesagt, iOS-Apps auf dem Mac 2019. Da werden wir nächstes Jahr noch mehr zu erfahren. Dann lass mich doch kurz vorgreifen hier an der Agenda und noch die State of the Union Bits anhängen. Als erstes fand ich interessant, dass sie ein Feature angekündigt haben, das Notarized Apps Bits heißt. Was sie... Das fällt unter den großen Security-Umbrella, den sie da am Anfang auf der State of the Union hatten. Und was sie damit machen wollen, ist im Prinzip sowas wie App-Reviews, aber nicht wirklich App-Reviews, sondern einfach nur du schickst deinen Code zu Apple und die gucken, dass das nichts Böses macht, also so security-technisch. Ja, und dann ist der Code notarized und dann darfst du den quasi laufen lassen auf Apple, auf macOS. Momentan ist das alles noch freiwillig und in Beta, aber auf lange Zeit, haben sie gesagt, soll das dann verbindlich werden, sprich Code, der nicht notarized ist, wird nicht mehr laufen. What? Ja, klingt jetzt so ein bisschen nicht so super. Die Details dazu sind auch sehr spärlich gerade, aber ja, muss man mal im Auge behalten, was es dann tatsächlich bedeutet. Klar haben sie ein berechtigtes Interesse, irgendwie das für Malware irgendwie quasi nutzen zu wollen, aber wie die Details dann aussehen, kann ich dann, was passiert, wenn ich selbst Code kompiliere, was mache ich als Entwickler und was mache ich als jemand, der einfach nur Open Source aus dem Internet runterladen will. Wie sieht das aus, wenn ich mir irgendwie mit Brew irgendwas installiere und das auf meiner Maschine kompiliert? Das sind alles seltsame Sachen, die da irgendwie nicht so wirklich, ja. Ja, ja. Ja, aber nicht nur das wird nicht mehr laufen, sondern nach Mojave sind auch die 32-Bit-Apps auf dem Mac passiert. Genau, also 32-Bit-Apps, das letzte Release, das 32-Bit-Apps unterstützt, Punkt. Für High Sierra haben sie gesagt, das letzte, das 32-Bit-Apps ohne Kompromisse unterstützt. Und jetzt ist es einfach das letzte, das es irgendwie unterstützt. Außerdem haben sie im Zuge dessen auch gesagt, OpenGL und OpenCL ist jetzt deprecated. Was ich auch im ersten Moment. Oh ja, krass, ja. Spitzt man da die Ohren, okay, OpenGL ist deprecated. Das heißt natürlich jetzt noch nicht, dass OpenGL Sachen nicht mehr laufen. Also es ist einfach keine aktiv entwickelte Library mehr. Und alles, was nicht Metal ist, sollte überlegen, Metal zu werden. Da Unity Metal supported mittlerweile, ist es auch nicht mehr ganz so schlimm. Das fand ich cool, dass Unity Metal das supportet, weil das ist die einzige Art, der einzige Weg, glaube ich, wie Leute Metal-Apps machen. Aber was natürlich, weiß ich nicht, ob das schwierig wird, laufen denn die alten Spiele dann alle nicht mehr? Ja. Weil es wird nicht alles geupdatet werden, also ganz jetzt, sicher nicht. Jetzt vorerst laufen sie natürlich noch, aber wenn OpenGL dann tatsächlich abgedreht wird, dann laufen sie nicht mehr. Ja, und für immer. Ja. Dann gibt es Emulatoren dann. Genau, OpenGL-Emulator. Yes, in Metal. Ja. Was ich dann noch kurz zur State of the Union anmerken wollte, dass es schöne neue Neuerungen in den Entwicklertools gibt. Namentlich kannst du jetzt eigene Instruments schreiben. Du kannst besser mit Instruments interagieren. Also du kannst OS Signpost und OS Log benutzen, um direkt in Instruments quasi rein zu pupsen und zu sagen, hier fange ich an, Netzwerk zu requesten, hier höre ich auf, Netzwerk zu requesten, und dann hast du das in Instruments quasi in einer Timeline mit allem anderen. Das ist sehr cool. Du kannst, Internet-Interface-Bilder hat eine sehr schöne neue Ansicht für die Komponenten-Library. Die ist jetzt so ein bisschen Spotlight-artig. Also du hast so ein Fenster, das über allem schwebt und das oben ein Suchfeld hat und dann unten die ganzen Komponenten anzeigt. Und hast halt wesentlich mehr Platz als bisher da rechts unten in der Ecke. Das ist auch sehr schön. Und was tatsächlich ein Feature war von Xcode, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt haben sie Feature-Parität mit Sub-Ether-Edit in der Ecke. sie haben jetzt Multi-Cursor-Editing. Das heißt, du kannst mehrere Zeilen anklicken und den Cursor setzen und dann kannst du da schreiben und es typt auf allen drei Zeilen das Gleiche. Und aber auch so Sachen wie, du kannst dann irgendwie Text Text kopieren, der quasi auch in drei Zeilen ist, und kannst ihn dann pasten und der pastet dann auf jedem Cursor eine Zeile deiner Selektion. Ja, das ist schon alles schick. Das ist alles sehr cool. Außerdem coolerer Source Control Support. Vor allem unterstützen sie jetzt auch Bitbucket und GitLab, was auch so ein bisschen überfällig war. Und sie zeigen dir inline an, also im Texteditor, zeigen sie dir an, wenn du einen Konflikt hast oder wenn du irgendwo was pullen könntest. Das kriecht langsam in Richtung benutzbar. Es ist wirklich. Ja, das sieht alles sehr gut aus. Das war schon ein bisschen lustig, dass diese Ankündigung, dass nicht nur GitHub unterstützt wird, jetzt so zusammenfiel mit den Newslettern. Ja, das ist ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber ich glaube, das war schon vorher in Entwicklung. Ja, die News, die haben wir, ich wollte sie auf die Agenda tun, aber ich wollte sie auf der Agenda haben, aber ich habe irgendwie nicht mehr drauf geguckt und war, jetzt bin ich davon voll überrumpelt, dass wir sie nicht als Punkt haben. Ja, Microsoft hat GitHub gekauft. Für 7,5 Milliarden US-Dollar in Microsoft-Aktien. Holy shit. Ja. Also holy shit, also krass. Ich meine, GitHub hat ja massiv Venture Capital auch gekriegt. 350 Millionen Dollar. Und irgendwie nie wirklich Kohle daraus oder genug Kohle daraus machen können oder genug Wachstum generieren oder wie auch immer. Naja, Exit-Strategie hat offensichtlich geklappt. Ja, gut, klar. Das ist eine der traditionellen Silicon Valley Exit-Strategien, sich von Facebook kaufen lassen und dann reich sein. Ein bisschen ist es schon auch die Rettung für GitHub, nachdem die irgendwie super schlechtes Image hatten, dadurch, dass sie so internen Harassment und Skandale, also Julie Horvath hat ja geschrieben, wie sie in GitHub gemobbt und geärgert wurde und letztendlich da rausgegangen ist. Der Gründer Chris Wanstrath hat seit einem Dreivierteljahr irgendwie seine CEO-Rolle abgegeben, ist dann aber noch Interims-CEO und seit Monaten auf der Suche nach einem CEO. Was ihm dann die Entscheidung zu verkaufen sicherlich auch nicht schwer gemacht hat. Ja. Es wirkt irgendwie auf mich, als hätte der keinen Bock, CEO zu sein, was ich niemand nachtrage. Also das kann ich vollkommen verstehen, wenn jemand darauf keinen Bock hat. Die große Frage ist halt, wo die Reise hingeht. Ich habe mit Kollegen drüber geredet und irgendwie haben wir alle ein blödes Gefühl, weil Microsoft hat Minecraft gekauft und danach fanden die Kids das alles doof und es bestand nur noch aus Werbung. Und Microsoft hat LinkedIn gekauft und danach bestand es nur noch aus Werbung. Und I don't know. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, Microsoft ist nicht mehr das alte Microsoft, Microsoft ist das neue Microsoft und sie sind developer-centric und besser und anders. Ich hoffe es. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Microsoft hat auch sehr viele gute Seiten. Die haben tolle Entwicklertools, tollen Entwicklersupport. Ich bleibe vorsichtig optimistisch. Also ich bin mittlerweile sehr froh, dass Microsoft Minecraft gekauft hat. Weil so wie Notch sich entwickelt hat. Ja, dass Notch ein Garbage Human Being ist, das wusste ich vorher, das wusste vorher keiner und jetzt ist es leider öffentlich und überall auf Twitter, aber das ist dann so die Kunst und der Creator. Und ich finde, Minecraft hat auch von einem Arsch gebaut eine Existenzberechtigung und einen Wert für sich. Ach ja, da kann man jetzt auch wieder diskutieren, ob Minecraft ein Klon von Block-Dings, keine Ahnung, wie das hieß, war und dass irgendwie alles so gut gelaufen ist und ob nicht irgendwie da der Falsche gewonnen hat, aber das sind, glaube ich, alles sehr akademische, Ist auf jeden Fall gut. Ist auf jeden Fall gut, dass Notch nicht noch mehr Geld macht mit Minecraft, aber ist auch schon Wurst. Auf jeden Fall ist Microsoft lange nicht mehr das Schreckgespenst, was es noch vor ein paar Jahren war. Ja. Sondern es ist, also allein, dass das Gefühl ambivalent ist, hätte ich mir vor 10, 15 Jahren nicht vorstellen können. Ja. Stimmt schon, ja. Also für mich ist GitHub halt im Wesentlichen auch ein Ort, wo ich hingehe, um mir Code von anderen Leuten zu holen. Und das ist halt der Ort, wo ich hingehe, seit Google Code nicht mehr funktioniert. Und deswegen ist es für mich halt auch relativ egal, ob GitHub weiter funktioniert, weil es wird diesen Ort, wo ich mehr Code von anderen Leuten hole, wird das weitergeben. Mhm. Persönlich benutze ich ja Bitbucket für alles und bin da deswegen jetzt auch ganz froh, dass Xcode das direkt supportet jetzt. Um wieder zurück zur Agenda zu kommen. Haha. Wir haben nämlich noch ein Thema von der State of the Union, das ich noch kurz anreißen wollte, nämlich Swift 5 wurde angekündigt. In Mojave ist ja Swift 4.2 jetzt erstmal drin, das auch viele Neuerungen bringt, aber Swift 5 ist das Release, das sich dann tatsächlich auf die Binary Compatibility konzentriert, was im Wesentlichen bedeutet, dass man als Entwickler nicht mehr die komplette Runtime an die App dran linken muss, sondern dass die dann halt in dem Telefon drin ist und die Downloads kleiner werden und alles besser wird. Und das ist angekündigt für Early Next Year. Den Swift stecke ich momentan leider nicht so drin, aber vielleicht komme ich dann wieder zurück. Ja. Dann, Genau. So zusammenfassend ist mir noch eine Sache aufgefallen bei der Keynote, die ich sehr bezeichnend fand. Also, es waren, glaube ich, noch nie so viele Frauen auf der Bühne. Stimmt, ja. Wie diesmal. Allerdings war es komplett durchgeskriptet. Du konntest eigentlich, also es gab eine Struktur dabei und das war irgendwie sehr weird. Das heißt, erste Chefebene, Tim Cook. Hm. Zweite Ebene, Scott. Nur Männer, nämlich die weiß ich nicht. War das außer Federighi jemand anders noch? Craig Federighi hat Scott vorgestellt. Ah, ja, stimmt. Also das war so die zweite Hierarchieebene und in der dritten Hierarchieebene dieses Mal, wenn ich es richtig gesehen habe, waren nur Frauen. Ja. Also ich fand aber, das hat nur den Trend fortgesetzt. Ich fand die letzten zwei Jahre und ganz besonders das letzte Jahr wirklich gut, was so Repräsentation von Frauen auf der Keynote-Bühne angeht. Also was man, also ich finde es sehr gut. Man merkt halt, dass es noch ein bisschen Weg ist, bis die Frauen dann eben auch in den obersten Hierarchieebenen angekommen sind. Mhm. Das wird sicher passieren und ich kann auch verstehen, dass da ein Wechsel länger dauert, weil die Leute tauschst du halt nicht einfach aus. Ja. Und die geben ja auch ihren Posten nicht her, weil die CXO-Etage, die sagt zwar gut Diversity, schön und recht, aber ich bleib schon noch auf meinem Posten. Und das sagen halt alle sieben oder so, wie viel C-Chief irgendwas ein Unternehmen von der Größe von Apple halt hat. Und ja, das sind dann halt so wenige, die müssen entweder selber gehen oder retiren, bis sich da was ändert. Ich glaube auf jeden Fall, dass es eine ganz wichtige Botschaft ist, die das nachhaltig verändern wird. Also nicht die Botschaft, was du jetzt gerade erzählt hast, sondern die Botschaft, dass so viele Frauen da jetzt mittlerweile präsent sind, dass es eben vielleicht in 20 oder 30 Jahren eine normale, der Bevölkerung entsprechende Durchmischung geben kann. Und ohne Scheiß, man kann über Tim sagen, was man will, aber das ist schon ein bisschen, das ist was ich ihm anrechne. Also dass er so die Repräsentation pusht, und dass er so ein bisschen, als hätte eine Firma so das Motto, sei nicht scheiße, sei nicht böse. So ein bisschen die Touches, wo du sagst, das ist jetzt was, das ist jetzt ein Feature, das kannst du nicht unmittelbar mit Geschäftsnutzen aufwiegen, sondern es ist einfach eine moralisch gute Sache. Ja, also man kann natürlich da noch diskutieren, ist es nicht nur eine moralisch gute Sache, sondern auch eine gute PR. Aber klar. Ich bin da schon bei dir. Ja, soll ich zurück mit dem Namen des Podcasts bisschen gerecht werden? Soll ich zurück zu der Agenda oder hast du noch was anzumerken, Marcel? Also zur Keynote eigentlich nicht mehr. Okay. Vielleicht machen wir noch ein ganz kurzes Fazit. Seid ihr überrascht? Freut ihr euch? Findet ihr jetzt doof? Habt ihr was anderes erwartet? Ich bin ganz zufrieden damit, dass gerade iOS halt sehr drauf bedacht ist, alle Ecken mal gerade zu ziehen und so ein Quality of Life Release ist. Mhm. Das war so ein bisschen nötig und das fühlt sich auch gut an. Die neuen Features sind halt teilweise so ein bisschen, also gerade was TVOS zum Beispiel angeht, da ist halt nichts. Ja, also zumindest nichts, was großartig relevant ist. Ich meine, für Passwort Autofill brauche ich keine neue TVOS-Version, wenn du das jetzt nur mal aus unserer Sicht als Europäer betrachtest. Die macOS-Sachen sind nett, aber jetzt auch nicht bahnbrechend. Aber insgesamt ist es eine schöne Iteration und ich bin eigentlich zufrieden. Also ich finde, es gibt halt so ein, zwei, vielleicht drei Features, auf die ich mich sehr freue. Das sind die Shortcuts, das ist das CreateML. Ich glaube sogar noch ein, zwei Sachen, die ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe. Insofern, mehr kann man ja eigentlich schon gar nicht mehr erwarten. Und der ganze Rest, ja, da ist auch wieder viel Filler-Zeug drin. Aber ja. Okay. Ja, also ich schließe mich da an. Ich finde, so ein Stabilitäts- und Performance-Release ganz toll, ob es wirklich funktioniert und gut ist, glaube ich, erst wenn ich es gesehen habe. Und ansonsten fand ich spannend halt, dass AR weiter gepusht wird und aussieht, als ginge es in eine Richtung, die dann tatsächlich mal ein Real-World-Use-Case unterstützt. Hm. Also beides Entwicklungen, die cool aussehen und die ich freudig beobachte. Ja, dann können wir quasi direkt die Apple Design Awards dranhängen, weil die waren ja dann auch noch. Oh, die habe ich nicht geguckt. Ihr müsst mich jetzt überraschen. Die Apple Design Awards, ich hab die Zeremonie auch nicht geguckt, ich habe mir nur die Liste angeguckt von den Apps. Es sind 5 Apps und 5 Spiele. Nice. Das ist ja, glaube ich, die letzten Jahre irgendwie auch so eine Tendenz gewesen, dass man irgendwie den Spielebereich so ein bisschen hochgefahren hat an der Stelle. Als erstes habe ich hier auf der offiziellen Seite Agenda. Das ist so eine nee, das ist nicht unsere Agenda, die wir benutzen, sondern die App heißt Agenda. Und das ist halt so eine Notes-App, die so ein bisschen verschiedene Features unter einen Hut bringt. Das ist einerseits hast du halt quasi Rich-Text-Notes, die du machen kannst. Dann kannst du die irgendwie auch in den Kalender verorten und kannst noch irgendwie andere Dinge machen, die ich jetzt gerade nicht sehe hier in diesem Dings. Aber es sieht nach einer soliden, designten, schönen Agenda-Notes-Dingsy aus. Aus Holland. Nice. Das nächste ist Bandymail. Das ist so ein bisschen ein Musikinstrument App für Kinder. Du kannst da verschiedene Tiere in deine App reinpacken, die verschiedene Töne machen. Die kannst du dann auf mit so einer Klavieransicht irgendwie Dinge singen lassen. Das ist so ein bisschen so Garage-Bandig, Musik-Tracker-artig. Sprich, du hast dann so einen Elch, der rührt und irgendwie einen Affen, der Cymbals zusammenschlägt oder so und kannst du da so ein bisschen Musik machen. Das ist ganz süß und ist halt vor allem für Kinder, denke ich mal, so von zumindest wie es aussieht, aus Finnland. Mhm. Dann haben wir als nächstes auf der Liste Kelsey. Das ist tatsächlich ein Taschenrechner, der hat diverse Power-Features hat, wie verschiedene Rechnungen zwischenspeichern, oben in der Leiste, möglichst smart irgendwie Dinge können, also zum Beispiel so, wenn du Währungen angibst, smart auf 2 Stellen runden, solche Geschichten. Sieht ganz nett aus. Also ist bestimmt viel Designarbeit drin, aber ja, also ohne es jetzt benutzt zu haben, ist schwierig zu sehen, wo jetzt da das richtig coole Feature ist, das da ein Apple Design Award rechtfertigt. Aber aus Indien. Nice. Die sind sehr international, die Design Awards. Ja, deswegen sage ich auch dazu, weil auch sehr international das hier auf der Seite auch ist. iTranslate Converse war das nächste. Das habe ich tatsächlich in einem Ausschnitt gesehen. Das ist so eine App, wo du ins Mikrofon sprichst, der dann die Sprache erkennt, übersetzt und dann wieder ausspricht. Sie haben dann so ein Demo gemacht, wo jemand auf Mandarin reingesprochen hat und dann kam es halt auf Englisch raus und das hat gut funktioniert. Oh, gut. Und wie gut das in der Praxis funktioniert, ist die andere Frage, aber so in der Demo war das schon extrem cool. Und was ich interessant fand auch, was ich vorher nicht wusste, ist, dass iTranslate in Österreich sitzt. In Graz. Die 5. App auf der Liste ist Triton Sponge. Und das ist eine App, die ist sehr interessant. Es ist nämlich eine App für Chirurgen, die über die Kamera schätzt, wie viel Blut in einem Schwamm ist. Großartig. Wow. Und das verwenden die dazu, irgendwie zu tracken, wie viel Blut verloren wurde. Und weil du das halt in Schwämmen quasi schwer messen kannst, machen die da so eine Image-Analyse auf den Schwamm, wie viel Blut da wahrscheinlich drin ist. Und können dann quasi so eine Schätzung machen, so der Blutverlust in diesem Schwamm ist 184 Milliliter. Und das ist dann bei so einer OP wohl eine sinnvolle Information, die man so haben möchte. Geil. Ja. Yeah. It's the world's first and only app for real-time estimation of surgical blood loss. Ja, und dann kommen die Spiele. Da muss ich im Zweifel dann gar nicht mehr viel zu sagen, weil wir die alle schon hatten. Florence hat einen Apple Design Award bekommen aus Australien. Jetzt muss ich das doch spielen. Inside aus Dänemark hat einen bekommen. Altos Odyssey aus Kanada hat einen bekommen. Frost, das kannte ich noch nicht, aber das ist aus Österreich und hat einen bekommen. Glaube ich, hat es. Du hast es mal negativ reviewed, weil es ein bisschen, weil das ein bisschen eintönig fand. Ja, ich habe es gar nicht so negativ reviewed. Ich habe bloß gesagt, dass ich die Art der Spiele satt. Mhm. Ah, ja. Stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Und als letztes auf der Liste Ottmar, ein Wikinger-Jump'n'Run, glaube ich, aus der Türkei. Habe ich auch angefangen zu spielen, hat mich jetzt auch nicht so arg gepackt, weil ich Jump'n'Runs auf dem Telefon schwierig finde, zu spielen. Mhm. Ich muss Apple lobend erwähnen, weil da jetzt kein Totalausfall jetzt bei den fünf Spielen dabei ist. Ja. Das haben sie, glaube ich, noch nie geschafft. Ich weiß, das sind, glaube ich, alles Spiele, die was kosten. Nein, ja. Ja, doch, ja. Es sind alle Spiele, die nicht Free-to-Play sind. Ja. Inside ist ja eine kostenlose Demo am Anfang. Mhm. Bei Ottmar weiß ich es gar nicht genau, aber ich glaube, das kostet da auch was. Also ich bin dieses Jahr sehr zufrieden mit der Auswahl. Ja, das ist jetzt eine super Überleitung zum letzten Apple-relevanten News-Thema dieser Woche. Nämlich, es begab sich als Neuerung auf dieser WWDC auch, dass es jetzt Time-Based Free Trials für Nicht-Subscription-Apps gibt. Nein. Nein. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an, aber was es im Wesentlichen bedeutet, ist, eine App, die bisher musste man das ja so machen, dass man eine In-App hatte, die dann den ganzen Content freischaltet. Mhm. Jetzt kannst du tatsächlich das so machen, dass du ein Trial anbietest und das halt 14 Tage läuft zum Beispiel und nach diesen 14 Tagen funktioniert die App halt nicht mehr. Ah. Das konntest du bisher nur machen als Subscription-Based App. Sprich, was auch immer, eine Applikation, die halt irgendwie pro Monat so und so viel kostet, fängt halt irgendwie dann nach 14 Tagen an, Geld zu kosten oder du bist halt raus. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass es auch für Apps gibt, dass es für Apps erlaubt ist, muss man sagen, weil das ist einfach nur eine Änderung in den App Store Rules, dass es auch für Apps erlaubt ist, die keine Subscriptions anbieten. Mhm. Ich finde es ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist ein bisschen doof, dass der Weg, der gewählt wurde, weil ich finde, dass das Einzige, was noch döfer ist als Playtime, um den Umfang von dem, was du schon gespielt hast, zu messen, ist Kalenderzeit. Ja. Du besitzt dieses Spiel 2 Wochen, jetzt musst du dich entscheiden, ob du es zocken willst oder nicht. Wenn ich Spiele mache, dann will ich jemand sagen, okay, hier, das ist der Umfang, den du vom Spiel sehen sollst, damit du weißt, worum es geht und damit du ausreichend angefixt bist. Und jetzt bitte gib mir mal Kohle, weil jetzt findest du das Spiel gut genug, dass du angefixt bist. Ich denke, für Spiele ist es halt nicht wirklich eine Lösung, die funktioniert, also für die meisten Spiele. Ja. Es ist halt so, es fühlt sich an wie ein Last-Minute-Hack, den sie gemacht haben, weil halt das Thema groß rumging vorher für Apps, die halt irgendwie gerne einen Trial hätten. Sprich, irgendwelche Utility-Apps. Productivity-Zeug. Transmit zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob Cable das vorhat, aber er war auch einer, der das als Neuigkeit verkündet hat auf Twitter, wo du quasi sagen kannst, okay, Transmit kannst du jetzt irgendwie 2 Wochen lang testen und dann musst du es kaufen. Mhm. So, und für solche Apps funktioniert das ganz gut. Bei Carcassonne habe ich auch drüber nachgedacht, ob das ein Modell ist, das funktioniert, aber es ist halt irgendwie schwierig, weil dann hast du einerseits dieses Free-Trial-Ding und dann hast du noch In-App-Käufe obendrauf. Und ich glaube, das wird verwirrend. Also der große Vorteil ist, dass du Apps haben kannst, die halt im Paid-Segment sind. Mhm. Also das war ja da das Hauptproblem, warum ich nie eine Free Trial machen wollte. Ja. Das nächste Ding ist natürlich, ja, es ist eigentlich nur für Sachen gut geeignet, die Apps sind, die du immer und immer wieder brauchst. Mhm. Oder halt Spiele wie ein Threes oder so, die du so oft spielst. Die du nicht so oft spielst. Da kannst du erstmal Spaß haben und dann sagst du, ah nee, ich will das aber weiterspielen. Mhm. Da ist es perfekt. Bei einem Spiel wie Monument Valley oder so, ist das halt Quatsch. Ja. I disagree, respectfully. Ja gut, es ist nicht Quatsch, aber es ist sehr risky, das zu machen. weil das hast du natürlich durchgespielt in der Zeit. Mit der gewählten Lösung, ja, gut, stimme ich dir zu. Da also, finde ich, ist den Cut-off-Punkt zu setzen und setzen zu können als Spieleentwickler ist kritisch. Was die Telltale machen, finde ich, funktioniert bei mir total gut, dass du so die erste Mini-Episode kannst du umsonst zocken und danach wirst du gefragt, okay, willst du jetzt die nächste Episode zahlen oder gleich das Season-Pack zahlen? Nicht zeitbasiert. Genau. Ja. Und deswegen finde ich den zeitbasierten Mechanismus doof. Aber so die. Auf der anderen Seite. Dieser Mechanismus, der jetzt probier ein bisschen was und okay, jetzt zahl bitte für den Rest, funktioniert bei Story-Based-Sachen wie Monument Valley total gut, finde ich. Also ich muss sagen, psychologisch sehe ich es vielleicht sogar ein bisschen anders. Martin, weißt du, ob das immer 14 Tage sind oder kannst du es frei wählen? Ich glaube, du kannst es relativ frei wählen, aber es gibt dazu noch sehr wenig Infos, weil die Session noch nicht online ist. Also es gibt dazu nur Tweets von Leuten, ja, die auf der WDC-Session waren. Insofern, ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass es psychologisch sehr krass in die andere Richtung funktioniert. Dass dieses, ich weiß, ich kann das jetzt eine halbe Stunde anspielen, aber dann ist es weg. Ich würde mal bezweifeln, dass es so feingranular, dass du 30 Minuten kannst, glaube ich. Nicht. Oder einen Tag, meinetwegen einen Tag. Ja, ich weiß natürlich bei einer, ich denke auch, ein Tag ist wahrscheinlich das Minimum. Oder vielleicht ist es sogar eine Woche das Minimum bei Apple. Damit ist es als Instrument schon wieder total unnütz. Obwohl, wer weiß. Also es gibt ja auch viele Leute, die ein Spiel kaufen und dann keine Zeit haben, es durchzuspielen. Selbst wenn es nur 3 Stunden dauert, wie Monument Valley. Und dann wirst du plötzlich psychologisch da reingezwungen, dass, okay, wenn ich es jetzt aber nicht durchspiele, obwohl ich jetzt eigentlich keine Zeit habe, dann geht's nicht mehr, weil dann kostet's was. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein anderes Verhältnis für dich zu diesem Spiel schafft, und vielleicht auch mehr Bereitschaft ist, dann zu kaufen, wenn du merkst, okay, ich werde es nicht mehr schaffen, aber ich habe jetzt so viel investiert. Ich habe jetzt diese Zeit investiert. Keine Ahnung, ob ich es gut finde. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das dazu führt, dass es selbst bei einem Spiel wie Monument Valley dazu führen könnte, dass du sagen kannst, ich mache diese Trial, obwohl du es in der Trial durchspielen kannst. Es bleiben noch genug Leute hängen, die es nicht schaffen in der Zeit. Okay. Und dann kaufen. Vielleicht geht es auch den totalen in die Hose. Eigentlich mag ich dieses Experimentieren mit Geschäftsmodellen nicht, weil am Ende kommen nur die raus, die halt Leute abzocken, weil die mehr Geld bringen. Ich bin ein Fan von Try Before You Buy. Ich finde die Lösung doof, aber ich finde, dass Apple sich dem mehr öffnet, gut. Ja, also ich vermute, dass da so ein bisschen Apple sich auch dem wachsenden Druck beugt. Auch so ein Punkt, warum jetzt Panic wieder im App Store ist, vermutlich. Dass sie irgendwie Panic versprochen haben, dass ein paar Dinge besser werden. Ich würde das als legit ansehen, wenn Apple dieses Feature eingeführt hat, damit Panic zurück in den App Store kommt. Und wir müssen mal im Auge behalten, wie sich das entwickelt und was es auch dann im Endeffekt bedeutet. Die Details sind noch spärlich. Das ist ja grundsätzlich die Überschrift, unter der diese Woche steht, weil irgendwie alles so langsam reintröpfelt, was Details angeht, wenn die Videos hochgeladen werden und man sich die Videos angeguckt hat. Aber insgesamt geht es in die richtige Richtung und wenn sie das jetzt machen, machen sie vielleicht auch irgendwann noch was Schlaueres, hoffentlich TM. Ja, aber soweit zur Vorabberichterstattung von allen Dingen, die wir bisher über die WWDC wissen. Wir kommen jetzt zum Konsum. Ich muss reingrätschen. Doch, wir kommen zum Konsum mit einer wunderbaren Überleitung und zwar www.wwdc.io ist eine dedicated App, die du runterladen kannst, mit der du WWDC-Content gucken kannst. Und die ist schön gemacht und listet das Ganze ganz angenehm, kann auch so Picture-in-Picture-Modus, was ich sehr schön finde. Kann die Webseite auch. Aber es gibt auch die offizielle WWDC-App. Ja. Oh. Für den Mac? Ach nee, für Mac nicht, nee. Nee, das ist auf dem Mac die WWDC-Videos angucken. Okay. Die WWDC-App für iOS hat nämlich den großen Trick, die schafft es, nämlich, dass du einfach den Ton weiterhören kannst, wenn du rausgehst und was anderes machen wie zum Beispiel Threes spielen. Oh, das ist nicht schlecht. Das schafft nicht mal die YouTube-App. Ich muss noch eine Randbemerkung. Die YouTube-App will das nicht. Die schafft das schon, wenn man YouTube Red hat. Ja. Ich muss noch eine Randbemerkung machen, bevor es richtig in den Konsum geht. Und zwar habe ich mir Unity 2018 1 installiert und die neue .NET-Umgebung. Und ich weiß nicht, wer von beiden schuld ist, aber es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Werden jetzt alle Zahlen im Editor mit Komma dargestellt, alle Floats statt mit Punkt. Und oh no. Infinity ist nicht mehr Infinity, sondern oh plus Gott. Unendlich und minus unendlich. Bitte. Und das wäre ja, und es gibt irgendwie keine Option, es auf international zu stellen, sondern es ist halt Deutsch, weil die Systemsprache Deutsch ist. Schlecht. Aber noch schlimmer, und da ist, glaube ich, .NET schuld, die Try-Pass-Funktion von, also Float-Pass-Funktion wurde verändert. Im Zuge dessen, oder wurde nicht verhindert, sondern war schon immer so, und dadurch, dass Unity sagt, ich respektiere jetzt die Lokalisation, sodass meine ganzen Floats, die ich geparst habe in Strings, damit ich sie nach Cinema exportieren kann, Please. Plötzlich nicht mehr geparst werden, weil da ein Punkt steht. Das heißt, ich musste meinen gesamten Code umschreiben, dass er auf international guckt. Und das Allerschlimmste ist, dass davon echt viele Plugins auch betroffen sind. Unity-Plugins. Oi. Und also dann, diese Zahlenformat-Scheiße, das ist echt so ein Pain in the Ass. Internationalization macht Apple echt gut, aber diese Komma oder Punkt in Zahlen Sache, die ist so eine Krätze, die sich durchs ganze System zieht, das ist so schlimm. Also ich weiß nicht, ob Microsoft oder Unity schuld ist. Es erinnert mich so ein bisschen an damals, als sie Visual Basic übersetzt haben. Genau, und ich habe den Täter noch nicht entdeckt. Ich weiß es nicht. Also da es in Unity angezeigt wird, kann es auch einfach sein, dass das halt ein Unity-Problem ist. Also vielleicht ist es auch ein Problem von beiden. In Unity wird das Deutsch angezeigt und ich kriege, und die Pass-Funktion funktioniert halt in Net 4.0 oder so, nicht mehr so, dass einfach erstmal alle, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welcher Teil schuld ist. Es ist auf jeden Fall grauenhaft. Updaten. Niemals. Einfach nicht updaten. Software nicht berühren. Software darf einfach nicht. Es darf einfach. Müsste an dieser Stelle typensicher sein, gerade wenn es nur um Zahlen geht. Es muss einfach immer Englisch sein, weil es ist halt eine Kunstsprache. Ja, du musst immer alles auf Englisch und Englisch. Ich weiß, dass Rami auch mal dafür plädiert hat, dass es lokalisiert werden kann. Ich habe auch nichts dagegen, wenn es so Exoten-Dinger gibt zum Programmieren lernen oder was weiß ich, die anders sind, aber das ist wie mit der Wissenschaft. Du brauchst einfach eine gleiche Sprache, die international ist. Es ist ja schlimm genug, wenn du irgendwie versuchst, CSV-Files in Numbers zu importieren und dann, dass sich die Kommas oder die Semikolons nicht decken mit deiner Systemeinstellung. Entschuldigung. Ja. Auch jedes Mal, wenn ich aus AppFigures meine Zahlen kopiere in Numbers rein, muss ich jedes Mal, ich mache das dann immer über Spotlight, dass ich die dann in Spotlight reinkopiere, das Punkt in den Komma verwandle und dann, also per Hand, einfach so als Zwischenablage und dann in Numbers reinkopieren. What? Es ist so schlimm. Ich überhaupt jedes Mal, wenn ich Numbers benutze, das ist so schlimm, dieses Datumsformat und Zahlenformat in Numbers, das ist nur noch scheiße. Ja, ich habe meine Szenen benannt in Unity. Das ist halt dann 1a, 1b, 1c, 5h. Wird dann halt stellt dann die Zelle um in 5 Stunden. Motherfucker. Okay, naja. Okay. Lass uns von diesem schrecklichen Thema weg und hin zum Konsum. Wir können auch 1 Stunde Podcast nur mit Jammern über. Ja, nein, das will doch niemand. Das die Folge ist eh schon so überlang. Wenn das jemand will, dann zahlt auf Patreon. Aber wir sind so oft aufgefallen dieses Jahr. Das stimmt. Das geht dir jetzt alles zurück. Der Patreon-Content ist quasi, wir jammern. Ja, das kriegen wir hin. Also sag Bescheid, wenn ihr uns jammern hören wollt, dann machen wir einen Patreon. Das erste Konsumthema geht schon wieder um PS4-Controller. Genau, der Nutzer Gordon Heger hat mich darauf hingewiesen, dass man auch einen PS4-Controller kabellos nutzen kann. Das hatte ich ja nicht hingekriegt. Man muss den Share- und PS-Button gleichzeitig drücken und dann pairen über System Settings Bluetooth, wie ein ganz normales Bluetooth-Gerät. Mit dem Mac. Genau. Ja. Das war also eine ganz schöne Odyssee, die du mit dem PS4-Controller mitgemacht hast. Also ganz normal, wie man halt eigentlich jedes Gerät mit Mac. Das ist cool. Mit Bluetooth koppelt. Cool, mich freut das. Ja, ja, PS4 ist auch beim nächsten Thema das Ding. Wir sprechen über das neue Spiel von David Cage, namentlich kurz, oder? Detroit Become Human. Nee. Ich habe ja schon rumgejammert, ja, dass ich es nicht spiele. Detroit Become Human. Also Detroit wird human. Da ist doch ein Semikolon irgendwo, dann ein Doppelpunkt dazwischen, oder? Ach, keine Ahnung. Ein Spiel ohne Doppelpunkt kann heute nicht mehr. Also AAA muss mindestens einen Doppelpunkt im Namen enthalten. Detroit bekomme human? Ja, keine Ahnung. Ich wollte bloß berichten, ich habe die erste Stunde, glaube ich, gespielt. Ja, wahrscheinlich soll es eine Reihe werden. Wer weiß. Ich habe die erste Stunde oder so gespielt. Es ist teilweise sehr schinkenfäustig inszeniert. Ich kann wenig drüber sagen, außer ich weiß noch nicht, wie gut die Story ist. Ich habe von mehreren Leuten, ich greife jetzt mal zwei raus, so verkissen, findet Detroit Become Human ganz fürchterlich inszeniert und sagt, das hat überhaupt keine Aussage. Und Christian Schiffer sagt, das ist das beste Spiel, was funktioniert wie ein Film, was jemals gemacht wurde. Ich denke, ich werde in die Mitte fallen, aber ganz sicher nicht in die Mitte. Mal sehen. Ich muss kurz reingrätschen, weil also ich hab ja das nicht gespielt, aber ich habe mir zumindest mal ein paar Stunden Gameplay angeguckt. Ja. Und also von Subtext hat halt David Cage noch nie was gehört. So, ich glaube, da sind sich alle einig. Ja. Alles in Großbuchstaben und subtil geht nicht. Und die Roboter müssen hinten in den Bus einsteigen. Und es tut mir leid, das ist einfach so. Genau, also ich glaube, es ist, das kann man jetzt schon sagen, es ist halt sehr, du siehst eine Szene und es wird dir halt, so wie früher, die Bösen sind halt schwarz angezogen und die Guten sind halt weiß angezogen. So ist es da nicht, aber die Charaktere sind halt, du weißt sofort, wer ist und wer was macht. Ja, und was passieren Ding ist halt, wird. Das Ding ist halt, da sind ja durchaus interessante Dinge, über die man nachdenken kann, auf der Subtextebene. Aber wenn halt die Subtextebene so weit in den Vordergrund gedrückt wird, dass sie mich anschreit, dann reg ich mich erstmal darüber auf und habe dann keine Lust mehr darüber nachzudenken, was mir eigentlich David Cage damit sagen wollte. Ich finde das total. Weil es einfach technisch und künstlerisch schlecht gemacht ist. Ich finde das auf einer persönlichen Ebene total interessant zu sehen, dass du dieses Spiel nach diesen Gesichtspunkten kritisierst, weil ich weiß, dass deine Superkraft ist, Filme gut zu finden. Ja. Dass sich die nicht auf Spiele ausdehnt, finde ich doch total auch faszinierend. Aber nicht an diesem Punkt. Ich kann, also auch was Filme angeht, kann ich nicht ab, wenn der Subtext nicht funktioniert. So, also okay. Das ist wahrscheinlich so. Weil wenn der Subtext das gleiche erzählt wie der Text. Der Text, genau. Ja, wenn der Text das Hauptproblem. Der Subtext ist. Ja, das ist das Problem. Ja. Das ist das Problem und das siehst du halt da. Er hat sich halt auch überall bedient, was es so gibt. Momentan läuft Westworld, was ein sehr ähnliches Thema betrachtet. Da braucht man dann dieses Spiel nicht dazu, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will. Wie bei dieser Tweet letztens, der war sehr schön irgendwie. Ich habe die bessere Detroit-Version. Ich lasse einfach Westworld laufen und gebe einem Freund einen Controller in die Hand. Ja, und selbst dann ist es noch besser. Ja, ich ab und zu Pause, wenn er irgendwie am Controller rummacht. Ja. Was ich ganz charmant fand, war, dass der erste Roboter oder Android, der drin vorkommt, Daniel heißt, so wie der Hauptprotagonist im Werk von Isaac Asimov. Dass übrigens keiner von diesen ganzen ganzen Spielekritikern erwähnt, was ich absurd finde im Zusammenhang. Dann sagen, erzählen sie von irgendwelchen blöden Filmen wie AI und die ganzen Verfilmungen von Asimov-Sachen. Asimov ist schon kürzer also, der Antike. Also wenn es um Androiden geht, dann gehört das einfach rein in der Kulturkritik, aber egal. Oder auch Philipp K. Dick. Ja. Genau, den kann man da sicher auch nennen. Ich habe letztens irgendwo gelesen, für was das K in Philip K. Dick stand. Das war lustig, aber ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, für das Gleiche, wofür Special K steht. Ah. Von Kellogg's. Nee. Nämlich Kindred. Ja, genau. Philip Special Kindred. Dick. Cornflakes. Ja. Ja. Interessant. Kindred. Ich dachte, es wäre so ein, gibt's nicht K. Genau. Was ich sehr kritisieren muss, ist, scheiße sehen die Animationen manchmal kacke aus und die Übergänge zwischen den Animationen, die laufen alle rum wie Roboter und zwar nicht im guten Sinne. Also sie sehen nicht aus wie Roboter, sondern wie Computerspielfiguren, die halt glitschen manchmal. Das verstehe ich nicht ganz. Ich finde auch heutzutage die Facial-Animationen und so, die ich in Beyond noch ganz gut fand, das ist jetzt auch nichts mehr Besonderes, dass die besonders gut aussehen. Also da fand ich tatsächlich God of War irgendwie überzeugender von den Animationen. Und das Gameplay, meine Fresse. Also das ist wirklich, das Laufen macht keinen Spaß vom Gefühl her, sondern du bewegst dich halt irgendwie awkward durch die Welt. Überall sind Invisible Walls, überall. Ich meine, am Anfang wird es so, noch so wegerklärt damit, dass halt der Roboter da jetzt nicht hingehen darf oder der Android nicht da hingehen darf. Aber so richtig schlecht gebaute Szenen, wo du wirklich denkst, ich bin hier halt jetzt in den Bavaria Filmstudios und wenn ich um die Ecke gehen würde, da ist halt nichts mehr. Ja. Also so richtig krass in der Hinsicht. So Mini-Sets, wo du halt nirgends hingehen kannst. Also diese Spiele zeichnen sich ja durch Quicktime-Events aus. Und wenn man die gut macht, fand ich, wie bei A Way Out, dann ist das irgendwie natürlich, was du da machst. Entspricht, ich mache halt was und dadurch, dass ich meinen Daumen bewege, wird es irgendwie noch echter, weil da auf dem Bildschirm gerade gleichzeitig was passiert. Ja. Aber die Gesten und die ganzen Sachen, die du da machst, sind überhaupt nicht so. Das ist voll anstrengend. Du musst einen Viertelkreis mit deinem Analogstick machen. Und dann registriert das nicht richtig, weil du den an der falschen Stelle so irgendwie angefangen hast. Also es fühlt sich überhaupt nicht danach an, hey, ich mache jetzt damit, der Protagonist. Es ist immer so abgehacktes Ding. So ein bisschen wie früher bei den Spielen, die auf DVD waren oder so, weil er zum nächsten Track springen musste mit seinem Laser. So fast schade, weil ich hatte den Eindruck, dass es in Heavy Rain besser war. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass es in Beyond besser war, obwohl ich da nicht so viel gespielt habe. Also in der Hinsicht sehr komisch. Und dann gibt es ein Feature und das zwar zeigt es dir am Ende den Entscheidungsbaum. Ja, stimmt. Eines Kapitels. Und das finde ich ganz spannend, weil ich nicht weiß, ob ich es jetzt gut oder schlecht finde. Ja. Weil es hat sowas von Completionism. Ah, da und da und da hast du was nicht gesehen. Da hättest du dich anders entscheiden können. Alle waren so super begeistert dafür, wie das dann brancht und so. Und ich glaube auch, dass es das sehr stark tut für ein Spiel, was das ist. Aber mir hat es ein bisschen die Illusion genommen, weil so viele Bäume waren in der ersten Stunde jetzt doch nicht. Also das ist ein bisschen komisch. Vor allem sieht man halt auch dann einfach, wo Entscheidungen einfach nichts ausmachen. Also ja, und es wird halt wieder so binär plötzlich. Na klar wird es dadurch, dass du immer wieder binäre Entscheidungen triffst, dann irgendwann recht komplex. Aber das Leben ist halt nicht so, ich kann schwarz oder weiß machen. Also diese ganzen Graubereiche irgendwie, die werden kleiner. Es gibt eine Szene, die mir wirklich gut gefallen hat, da spoilere ich jetzt, aber es ist ein wirklich minimaler Spoiler. Und zwar kann man sich an ein Klavier setzen und Klavier spielen und es ist halt kein normales Klavier, sondern es ist ein bisschen wie so diese Tap-Tap-Revenge-Spiele, bloß nicht skillbasiert, sondern du wischst mit deinem Mini-Touchpad immer nach links, um die nächste Note zu spielen. Und da kannst du den Rhythmus halt selber bestimmen. Und das war schön. Das hat auch die Aussage irgendwie unterstützt. Ich kann als Android plötzlich, ja, ich bin noch nicht ganz frei, aber ich kann irgendwie den Rhythmus bestimmen und damit meine eigene Prägung der Musik geben. Das war einer der wenigen Momente, wo dieses Ding funktioniert hat. Ja. So, und jetzt egal, ob es mir gefallen wird, ich werde sicher nochmal drüber reden, wenn ich da durch bin. Momentan spiele ich die Sidequests in God of War. Was ja auch schon etwas sagt über die Relation. Ich bin echt gespannt, was ich sagen wollte. Ich habe sie jetzt vergessen. Wie das Detroit Become a Human dann dir gefällt, wenn du weiterspielst. Ja, wie es mir gefällt, wenn ich weiterspiele, das schon. Aber das war es gar nicht. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wo ich war. Dann lass mich einen Einwurf machen, dann fällt es dir gleich wieder ein. Ich fand diese Entscheidung, die Entscheidungsbäume zu zeigen, auch sehr spannend, weil ich da auch ganz ambivalent dazu bin, weil ich weiß, dass die Telltale-Spiele, nachdem sie so ein kleines Recap am Ende von jedem Kapitel machen, wo sie, indem sie die drei, vier wichtigsten Entscheidungen dieses Kapitels nochmal dir sagen und sagen, du warst einer von 3%, die sich entschieden haben, deine Tante nicht abzuholen. Und irgendwie verleiht es so diesen Momenten doch Bedeutung, weil du bestätigt bekommst, dass sie entscheidend waren, dass deine Entscheidungen echte Entscheidungen waren. Das fand ich übrigens immer ganz fürchterlich bei den Telltale-Spielen, wenn er sagt, das wird er sich merken. Ja, ja. Das hat mich immer so rausgerissen. Dann dachte ich mir, ja, und der ganze andere Scheiß, den ich jetzt gemacht habe, war völlig für den Arsch. Aber hatte ich ganz anders wahrgenommen, weil dieses deine Tante will remember this, das waren für mich die Momente, wo ich tatsächlich irgendwie den Eindruck hatte, oh scheiße, jetzt habe ich irgendwie gerade eine Entscheidung getroffen, die Auswirkungen hat. Ja, also das hat für mich gut funktioniert. Ich jetzt komplett raus. Nee, aber was ich sagen wollte, mir ist tatsächlich eingefallen, egal ob ich das Spiel jetzt am Ende gut finde oder nicht, Innovationskraft ist halt null. Sie haben nichts, also sie haben einfach diese Art des Spiels nicht weitergebracht. Und das ist so traurig. Ja. Also vielleicht dieser Entscheidungsbaum ist noch ein bisschen Innovationskraft, aber dass sie nicht gesagt haben, wie kann ich die Leute noch in der Immersive reinholen oder wie kann ich es ein bisschen breiter erzählen oder enger oder ich weiß es nicht, aber es fühlt sich halt gar nicht, wir probieren jetzt noch was Neues, sondern ich erzähle halt die nächste Geschichte mit dem gleichen Schema. Ja, nichts Neues in AAA-Land. Und da muss ich sagen, vielen hat ja A Way Out nicht gefallen, obwohl ich es jetzt sehr gut fand, aber das ist zumindest ein neuer Versuch gewesen. Wie kann ich denn so einen interaktiven Film gestalten? Ja, ich glaube, gerade was interaktive Film und narrative Spiele angeht, hat sich halt viel getan, aber David Cage hat da nicht viel mitbekommen von. Ja, oder zumindest nicht viel integriert in seine Arbeit. Es gab halt damals zum Beispiel kein Horizon, was eine interessante Story erzählt. Oder meines Erachtens fand ich auch God of War jetzt die Geschichte sehr interessant erzählt. Kann man überlegen, ob man alles, was jetzt grob unter den Umbrella Walking Simulator fällt, ja, das ist ja auch alles Innovationen in Sachen Narrativ, die halt irgendwie da komplett dran vorbeigehen. Genau, also das hat Sofakisten auch aufgeregt, dass es halt so viele verschiedene Arten mittlerweile gibt, wie man versucht, eine Geschichte im interaktiven Medium zu erzählen, und dann reden alle über Detroit. Genau. Und da hat er auch recht in der Hinsicht. Egal, wie gut jetzt das Spiel am Ende für mich sein wird. Wo wir schon bei Walking Simulators sind, können wir noch das letzte Thema auf unserer Agenda kurz anschneiden. Tacoma ist nämlich jetzt auf der PS4 verfügbar. Genau. Nicht für VR. Das ganze Spiel gibt es ja gar nicht für VR, aber das könnte ich mir bei dem tatsächlich sehr gut vorstellen. Ja, ich auch. Mal sehen, ob das vielleicht noch passiert. Aber vorerst mal einfach als normale PS4-Version verfügbar jetzt. Und für alle, die irgendwie das nicht auf PC spielen wollten und nicht auf einem Mac, weil auf dem Mac es nicht so gut performt, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich dieses Spiel anzugucken. Ich bin immer noch großer Fan. Ja, ich bin immer noch gespannt, ob das dann das nächste nach God of War für mich ist oder Detroit. Beide sind schon auf der PlayStation geladen. Mal sehen. Okay, dann haben wir es geschafft. Ja, das ist Folge. Mammutfolge. Ich wollte gerade hier gucken, wie viel Zeit verstrichen ist. Aber es ist, was, 4 Stunden? Nein, das ist falsch. Nein, 4 Stunden kann ich sagen. Bisschen mehr als 2. Ja. 2,5 Stunden. Nach 2,5 Stunden müsst ihr jetzt den Podcast abonnieren oder bezahlen oder jetzt ausmachen. Ja, ja. Oder den Patreon abonnieren. Nein. Hört das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Fanboys. Das wird wahrscheinlich nächste Woche sein. Aber bis dahin sagen wir Servus und Baba. Adi. Die 3. Tongue detection.